Nerdnet soll auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktion ist für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnet.blogspot.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Kassette umdrehen. Kassette umdrehen. Kassette umdrehen. Kassette umdrehen. Kassette umdrehen. Guck mal, Max, ich hab ganzen Sack Lego. Was hast du den denn her? Ja. Meine Oma ist noch ausgezogen, habe ich doch mal erzählt. Ach, ja. Und das sind meine ganzen alten Lego-Steine. Hallo, wir kommen vom Planeten Duplon. Nee, was ist noch was anderes? So. Meine ganzen alten Lego-Steine. Und ich habe dann noch nicht mit angefangen. Doch hier. Ich habe, als ich den bei meiner Oma den Nachmittag. Warte, wo ist denn der Rest von dem? Ist ja egal. Den mitgenommen habe bei meiner Oma, habe ich dieses traurige Männchen. Dieses lustige Männchen. Nein, dieses traurige Männchen. Nein, dieses lustige Männchen. Nein, dieses traurige Männchen gebaut. Aus gelben und blauen Lego-Steinen. So. Du hattest den Lego-Film auch gesehen, oder? Mhm. Fand ihn ja unheimlich lustig. Der war klasse. Hallo, wir kommen vom Planeten Duplon. Mhm. So. Ja. Oh Mann. Gibt's bestimmt nochmal einen Teil 2. Gibt's auch. Da haben wir doch schon drüber gesprochen. Das ist doch angekündigt. Fusion! Was? Nein. So. Ich liebe dieses Geräusch, wenn du in deine Lego-Kiste reingreifst. Ja, das ist toll. Das ist ganz unverkennbar, ne? Das ist ein. Das jeder. Und wir haben, damals gab es für einen Computer, gab es damals das Spiel Lego Creator. Da konntest du also virtuell auf dem Computer mit Lego bauen. Das hatte eine furchtbare Steuerung, ich habe es nie hingekriegt. Und da konntest du Straßen bauen und dann mit Autos drauf rumfahren, selber die Kamera ändern. Ich kenne auch das Spiel Lego Insel und Lego Insel 2. Ja, pass mal auf, was ich jetzt aus dem Ding jetzt ziehe. Hast du die? Lego Insel. Ah. Ich habe das hier tatsächlich. Hallo! Hola! Willkommen! Bienvenue! Hallo! Howdy! Yo! Und in allen Sprachen dieser Erde! Willkommen auf der Lego-Insel! Hui! Ich bin der Flitzer mit der Pizza! Sieh dir das mal an! Perfekter Winkel! 45 Grad! 90 Grad, 45 Grad, ich habe mehr Grad als ein Thermometer. 10 Grad, mehr Grade als ein Akademiker. Hier kommt Professor Steinstark. Er skatet, Mongo-footet. Alles unter Kontrolle. Pepper, der ist echt scharf. Das bin ich. Und jetzt bist du Pepper. Willkommen auf der Lego-Insel. Lego-Insel, ja, Lego-Insel. Das war auch lustig, da konnte man... Ist der Steinbrecher auch so gruselig in dem Spiel? Ja, den Typen? Ja, den Steinbrecher. Ja, den fand ich eigentlich immer ziemlich lustig, vor allem, weil man den am Ende mit Pizza bewerfen musste. Ja? Ja, ja. Gruselig fand ich den nicht. Aber am liebsten hat mir da dieses Kartrennen gefallen, wo du dann selber so einen Go-Kart bauen und einen Rennwagen bauen musstest. Ja. Da konntest du in die Insel reinfahren und dann waren da so große Skelette und Geister und riesige Krokodile. Cool. Und Haie natürlich. Haie sind ja bei Lego immer so das Lustigste. Und ich fand es tatsächlich am interessantesten, dass sie es hingekriegt haben, in diesem Lego-Film genau diesen gleichen Flair hinzukriegen wie bei diesem Lego-Insel-Spiel. Das war 1:1 das gleiche Gefühl in diesem Film. Everything is Batman! Everything is cool when you're Batman! Genau. Nee, also ganz toll. Ein rarer Künstler. Lego Batman. Lego-Insel. Nee, also hier. Dann habe ich rauf und runter gespielt. Müsste auf dem Rechner sogar noch laufen. Ist interessant, also ich habe das auf meinem vorherigen Rechner mal installiert, lief wie eine 1. Steuerung war ein bisschen hackelig, hatte ein paar Bugs. Lego Insel 2 habe ich aber, glaube ich, nie gespielt. Ja, das war dann noch krasser. Dann konntest du in verschiedene Welten reisen, in eine Wüstenwelt, in eine Mittelalterwelt. Ja. Aber ich fand das so cool, da konntest du so einen Turnierkampf austragen mit so einem Ritter. So, ja. so ein Bogart halt, wo du mit Lanzen aufeinander reitest. Ja. Anfragen an den technischer Kundenservice. IBM und kompatible Win95 Anwender. Bevor Sie unsere technische Unterstützung anrufen, setzen Sie sich bitte an Ihren Computer oder halten Sie folgende Informationen bereit. Gerätemanager-Ausdruck, klicken Sie im Gerätemanager drucken an und wählen Sie die Option kombinierte Geräte und was? So, ja, genau. Da könnte man eigentlich jetzt mal anrufen, ne? Ob das noch gibt. 208-992-4114 mindscape.com Zeppelinstraße, Mülheim an der Ruhr. Der Kundendienst wurde nur für technische Probleme eingerichtet. Ich glaube, ich will mich umbringen. So. Ja. Nach dem Einführungsfilm finden Sie sich im Infozentrum wieder. Das war furchtbar. Dieses Infozentrum fand ich immer total seltsam. Die Musik war irgendwie komisch. Und dann laden und speichern war total umständlich. Das weiß ich noch. Und um den Steinbecher verfolgen zu können, müssen Sie ihn erst entkommen lassen. So viel dazu. Das nenne ich mal einen Plot. Wir fangen an mit der Sendung. Willkommen bei Nerd, dem discordianischen Lego-Podcast! Discordianischen Comic-Podcast. Lego-Podcast. Hast du noch nie unsere eigene Sendung gehört? Doch, wir reden die ganze Zeit über Lego. Lego! Ja. So, nee, hier ist natürlich Nerd, der discordianische Duplo-Podcast natürlich. Nein, Quatsch. Der discordianische Comic-Podcast natürlich. Und wir fangen auch direkt an mit unseren Themen. Max, du hattest ein Thema recherchiert. Das hatten wir aufgrund aktueller Ereignisse im letzten Podcast ausgelassen, nämlich... Ja, wir hatten Fables Nummer 1 gelesen und im Fables ist halt ein Comic von Vertigo, wo verschiedene Märchengestalten auftauchen und dann in so eine Kriminalgeschichte verwendet werden. Wenn ich zwischenzeitlich nicht mehr reagiere, ich bin gerade versunken in meine Legos. Ach so. Ja, und in diesem Comic war es halt interessant, weil Schneeweißchen und Schneewittchen gleichgesetzt werden. Das sind ja eigentlich normalerweise zwei total verschiedene Märchengestalten. Darf ich mal kurz eine Zwischenfrage stellen? Weil das hatte mich beim letzten Mal, als wir über das Thema gesprochen hatten, über Fables eben, ein bisschen irritiert. Du bist gar nicht mit Märchen aufgewachsen, oder? Doch, ich hatte schon verschiedene Märchen gehört als Kind, aber jetzt nicht alles. Also ich weiß, dass vielleicht können das die Leute, die so ein bisschen in meinem Alter sind, auch noch nachfühlen. Es gab damals eine Zeitschrift, ich weiß nicht, ob die monatlich kam oder so, in welchem Zeitraum die kam. Das war eine richtige Zeitschrift. Oder so ein Heft, und da war dann immer das Märchen in so einer Bildergeschichte drin und halt genau erzählt mit Bildern dazu, und bei der Zeitschrift lag eine gelbe Kassette dabei. Und auf dieser gelben Kassette war dann das jeweilige Märchen drauf. Das heißt, ich habe etliche, also diese gelben Märchenkassetten, wer sich daran erinnern kann, ne, freut euch, wir sind alle miteinander alt. Also das ist wirklich ein Phänomen unserer Kindheit. Also alle, die so um die 30, vielleicht eher noch einen Tacken älter sind, können das vielleicht sogar noch mitfühlen. Das heißt, ich hatte etliche von diesen gelben Märchenkassetten, auch mit diesem ganz, mit so einem ganz rustikalen Sprecher dabei, der ganz typisch war. Also ich bin wirklich mit Märchen aufgewachsen, finde Märchen bis heute auch sehr faszinierend. Ich kann euch empfehlen, einen gewissen Podcast, der heißt Die Märchenstunde. Das sind... ich glaube, Max und... Oh, wie heißt der andere? Max und Björn. Max Winde, der jetzt geheiratet, der heißt jetzt anders. Und Björn Grau oder Jörn Braun. Das weiß man nicht. Björn Grau oder Jörg Braun. Eins von beiden ist richtig, das ist ein Anagramm. Das ist ganz lustig. Also Jörg Braun und Björn Grau ist ein Anagramm. Das ist total abgefahren. Der heißt auf jeden Fall so. Das ist ein Programmierer und ich meine ein Germanist, die zusammen jedes Mal ein Märchen durchwursteln. Wenn ihr euch die Folge hört, Hans, mein Igel, das war sogar mein Themenwunsch. Den haben sie da gelesen. Fand ich ganz interessant. Also wenn ihr da mit Märchen nochmal mehr zu tun haben möchtet und die analysiert haben möchtet, hört mal bitte die Märchenstunde. Max, jetzt bist du aber dran. Was ist so die Quintessenz aus Schneewittchen und Schneeweißchen? Ja, im Englischen tragen halt die beiden Figuren den Namen Snow White, obwohl es halt zwei völlig verschiedene Märchen sind. Was man halt auch bei den Fables-Geschichten hat, dass er halt so Elemente aus Schneeweißchen und Rosenrot da noch eingeflossen sind. Also Snow White hat halt die Schwester Rose Red und das ist halt Rosenrot aus Schneeweißchen und Rosenrot. Genau. Und die Mädchen sind auch ungefähr dann so charakterisiert oder beziehungsweise die jungen Frauen wie in dem Märchen halt. Snow White ist ein bisschen stiller und ruhiger und Rose Red ist halt dieses Wild Child, so. In einem Märchen ist ja als Rosenrot halt oft in der Natur, springt da herum, erkundet da alles. Und Rose Red in Fables ist halt so dieses Party Girl. Okay. Und eine andere, anderer interessanter Unterschied zu den Märchen Schneewittchen ist, dass bei Fables die Mutter von Rose Red und Snow White noch lebt. Weil in dem Märchen von Schneewittchen stirbt die Mutter bei der Geburt von Schneewittchen. Ja, und außerdem wird nochmal Bezug genommen zu den Scheintod, die den Schneewittchen oder Snow White halt durch diesen vergifteten Apfel erlebt. Mhm. Und durch diesen Vorfall haben die Schwestern sich halt so entfremdet, weil halt Rose Red ganz bitter geworden ist, als ihre Schwester dann auf einmal weg war und danach herausgekommen ist, dass sie halt doch noch lebt. Okay, das heißt, das sind also auch, wie du festgestellt hast, in den Märchen zwei komplett verschiedene Figuren. Woher glaubst du, kommt das, dass diese beiden Figuren in Fables ja so stark zusammengeführt wurden? Weil ich muss dazugeben, ich habe ja wirklich von Fables nur dieses eine Heft gelesen und nicht mehr. Aber ich habe schon den Eindruck, dass mit Snow White wirklich die klassische Schneewittchen und die sieben Zwerge Snow White gemeint ist. Du hast nicht zufällig dann schon mehr gelesen von Fables. Weil du sagtest nee, ja, ich habe noch nicht weitergelesen. Ja. Also ich könnte mal eine Theorie aufstellen und ich könnte mir einmal vorstellen, weil die halt den gleichen Namen haben, dass sie so auf die Idee gekommen sind und man hat natürlich halt mehr Material an Geschichte, auf das man zurückgreifen kann. Dass der Charakter einfach mehr so bisschen mehr Fleisch hat. Ja. Du verstehst, was ich meine. Ein mit Fleisch gefüllter Apfel. Das ist natürlich so ein Bild, Bild im Kopf. Du hattest, ich glaube, ein Let's Play gesehen zu The Wolf Among Us. Ja. Wird das da ein bisschen weiter ausgearbeitet? Nee, da wird gar nicht Bezug genommen auf Rose Red. So, wenn ich mich richtig erinnere. Sie ich meine, auf jeden Fall nicht vor. Also Schneewittchen jetzt. Wie sie da charakterisiert wird. Du sagtest ja, sie sei da noch ein bisschen schüchterner, ein bisschen zurückhaltender. Ja, die ist da nicht, auf jeden Fall nicht die Snow White, die da wirklich in der ersten Ausgabe von Fable war, weil die war ja ganz selbstbewusst und hartnäckig und kann sich durchsetzen. Und die Snow White in The Wolf Among Us ist halt ein bisschen schüchterner und ist so ein bisschen unter die Fuchtel von ihrem Boss Ichabod Crane, dass er sie halt quält und schlecht behandelt. Aber im Verlauf der Handlung nimmt sie halt auch so ein bisschen das Ruder, übernimmt sie das Ruder und wird selbstbewusster oder versucht zumindest sich mehr durchzusetzen und schafft das am Ende eigentlich auch ganz gut. Mhm. Gut, jetzt nachdem du die beiden Märchen gelesen hast, ich glaube, das eine Märchen war relativ kurz, waren nur zwei Seiten oder irgendwie sowas, ne? Und Schneewittchen und die sieben Zwerge, das kennt man eigentlich. Ja, das ist ja Popkultur ohne Ende. Ich meine, du wirst sie, ich glaube, du hast meine beiden Bücher, die hast du noch bei dir zu Hause momentan, ne? Ja. Hättest du durchaus nochmal Interesse, dir nochmal das eine oder andere Märchen durchzulesen? Oder ist das jetzt für dich erstmal genug Märchen? Ja, ich könnte mir das wohl schon nochmal vorstellen. Weil da sind ganz nette Geschichten bei. Weil ich kann, also was ich wirklich empfehlen kann, ist wirklich hinzugehen und den Podcast Märchenstunde zu hören. Die haben, also die machen so alle zwei, drei Monate mal eine Folge. Da macht man sich auch nicht kaputt. Die haben, glaube ich, aktuell irgendwie so ein paar 30 Folgen. Das kann man ganz gut weghören. Da ist auch sehr viel aktuelles Tagesgeschehen, ein bisschen viel Politik im Off-Topic mit drin. Und ganz, ganz oft dauert das Märchen bloß 10 Minuten vorzulesen und dann auch zu analysieren. Das heißt, man muss da auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn man denen zuhört. Es geht nicht nur um Märchen, sondern ganz oft auch um Tagesgeschehen. Und was dann halt wirklich dann interessant ist, wenn man den Podcast aktuell hört. Aber es gibt auch ganz viele Folgen, wo die wirklich sehr intensiv über sehr abstruse und brutale Märchen reden. Eben mein Märchenwunsch, Hans, mein Igel, ist auch ein total abgedrehtes Märchen. Ich weiß noch, dass ich damals eine Verfilmung davon gesehen habe im Fernsehen. Die kam von Jim Henson sogar. Und ich fand das super gruselig. Da geht es also grob darum, dass eine Familie keine Kinder kriegen kann und dann gebiert die Mutter einen Igel. Und wie da dieser Igel dann am Tisch sitzt, fand ich also als Kind unheimlich creepy, kann ich mir erinnern. Es gibt auch unheimlich gruselige Märchen, unheimlich abgedrehte Märchen, diese Leberwurst, die dann in so ein Gasthaus geht und oder irgendwie sowas, oder ich krieg's gar nicht mehr so drauf und dann irgendwie einen Affen sieht mit einem geöffneten Kopf und so. Das sind alles Grimm-Märchen, die in der ersten Ausgabe tatsächlich drinstehen. Und welches Buch ich mir in der Zukunft nochmal holen möchte, ist, das ist von Sebastian Bartoschek und Alexa Waschkau. Alexa Waschkau von Hoaxilla. Sebastian Bartoschek macht den großartigen diskordianischen, leider keinen diskordianischen Comic-Podcast, aber einen anderen weiteren guten diskordianischen Podcast namens Bartocast. Und die beiden haben zusammen geschrieben Psycho im Märchenwald. Das erscheint jetzt dieser Tage oder ist bereits erschienen. Wo ausgewählte Märchen so ein bisschen psychologisch unterleuchtet werden und auch etymologisch, weil ich glaube, Alexa Waschkau ist studierte Etymologin. Also Kulturwissenschaftlerin, das hören die, glaube ich, nicht gerne. Genau. Das klingt sehr interessant. Also da muss ich mir doch nochmal diesen Podcast anhören. Also die Waschkau-Bücher, ich sag jetzt mal, auch dieses Muss man wissen, dieses hattest du auch gelesen, glaube ich, über den Dr. Axel Stoll. Dr. Axel Stoll, das ist mordsinteressant. Ja. Das haben wir beide gelesen. Mein Vater hat es auch an einem Wochenende weggelesen. Und demnächst erscheinen auch die Hoax-Files. Da bin ich auch extrem gespannt, wie das wird. Also diese Hoaxilla-Bücher aus dem JMB-Verlag sind meiner Meinung nach eine große Empfehlung. So, haben wir uns genug verfranst. Ja. Möchtest du noch etwas addieren? Nee, ich glaube, wir haben da ein ganz gutes Ende gefunden. Super. Haben wir noch ein paar Names gedroppt. Dann fange ich mit meinem Themachen mal an. Und zwar gucke ich mir wie so oft mal wieder einen Comic-Charakter an. Und zwar gucke ich mir mal an als den fantastischen Vier, den Charakter Herbie. Nachdem ich jetzt hier, möchtest du noch ein Wasser? Du hast doch da Wasser drin. Ja, trink doch Wasser, wenn du dann damit zu Ende bist, habe ich dann noch 2 Pullen. So, und da kriege ich mir den Charakter Herbie an. Ich trinke mal Wasser aus der Flasche. Max ist ein Flaschenkind. Herbie ist ein Auto mit einer 53 vorne drauf. Nee, was? Nein. Nein, das war das andere Herbie. Herbie ist, da hatte ich im letzten Podcast schon mal kurz drüber gesprochen, ein Charakter aus der 1978er TV-Serie der Fantastic Four. It was the world's strangest accident while testing a new rocket ship. Our heroes were bombarded by mysterious cosmic rays from outer space. Though they crash-landed safely, the strange and powerful rays had changed each one of them, transforming their leader, Reed Richards, into the plastic-skinned Mr. Fantastic. Sue Richards into the Now You See Her, Now You Don't, Invisible Girl. And Ben Grimm into a mighty-muscled powerhouse called The Thing. Now together with Herbie the Robot, the newest member of the group, they have become the greatest team of superheroes the world has ever known. The new Fantastic Four. Es gab da, wie gesagt, so eine urbane Legende, weil Herbie ersetzt in dieser Serie Johnny Storm. Und angeblich soll es ja so sein, dass Johnny Storm deswegen nicht in dieser Serie ist, weil man Angst hatte, dass Kinder sich anzünden würden, weil sie Johnny Storm nacheifern wollen. Und das Ganze wurde dann ja in diesem Secret Wars 2 Heft so ein bisschen verarbeitet von John Byrne. Tatsächlich ist es aber so, dass man zeitgleich Johnny Storm oder generell Human Torch optioniert hatte für einen Kinofilm oder TV-Film, ich weiß gerade gar nicht. Soll ich mal eben schauen. Das, also steht nur tatsächlich Solo-Movie, also gar nicht mal, ob es ein TV oder ein Kinofilm war. Also Johnny Storm war optioniert für diesen Film und konnte deswegen nicht für die gleichzeitig in Produktion sich befindliche Serie genutzt werden. Ja, der Charakter ist erfunden worden dann von Stan Lee und sollte von Dave Cockrum entworfen werden. Dave Cockrum mochte den Charakter aber überhaupt nicht, konnte mit ihm nichts anfangen, was ich im Ergebnis sogar verstehen konnte. Der Auftrag wurde dann weitergegeben an Jack Kirby, der hatte im auslaufenden Silver Age, ja schon die Fantastic Four gezeichnet, hat dann eben auch an der Serie maßgeblich mitgearbeitet. Also wenn man in den Abspann guckt, sieht man Jack Kirby da bei den Storyboards und Stan Lee hat die meisten Stories verfasst. Und ich glaube auch zusammen mit Roy Thomas die allermeisten Folgen auch geschrieben. In der Serie wurde er gesprochen von Frank Welker. Der hat in Amerika in den Cartoons so ziemlich alles gesprochen, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Ist auch bei den Transformers, hat, glaube ich, Optimus Prime gesprochen, wenn ich mich jetzt komplett nicht irre. Also wie gesagt, Herbie ist ein Charakter, der ursprünglich gar nicht aus den Comics kommt und ist da in so einer illustren Truppe wie beispielsweise, ich weiß es nicht, Phil Coulson beispielsweise aktuell, kam ja auch nicht aus den Comics. Dann hier Harley Quinn, ist auch ein Charakter, ursprünglich in der TV-Serie aufgetreten. Was de facto nicht so ist, das ist auch eine urbane Legende, Batgirl stammt nicht aus der 66er TV-Serie, sondern hatte bereits vorher einen Auftritt in den Comics. Den ersten Auftritt von Batgirl findet man beispielsweise in Batman The TV Stories, das ist aktuell, glaube ich, oder relativ neu, auch bei Panini auf Deutsch erschienen. Genau. In die Comics wurde Herbie dann anschließend von Marv Wolfman und John Byrne übertragen, und zwar im Fantastic Four Nummer 209 aus dem Jahre 1979, also bereits ein Jahr, nachdem er zum ersten Mal in der TV-Serie aufgetreten ist. Und ja, für diese seltsame Zusammenstellung des Teams gibt es eine witzige Erklärung, nämlich dass diese TV-Serie auf dem Comic basiert, über die Fantastischen Vier, das im Marvel-Universum selber erschienen ist. So muss man das erklären. Und alle Charaktere, also Mr. Fantastic, The Invisible Woman und auch Ben Grimm, der Klotz, wie er dort im Deutschen heißt, also wirklich Ben Grimm wurde da zum Klotz, haben also wirklich ihre Gesichter, ihr Aussehen für diese Comics und dann eben die darauffolgende TV-Serie freigegeben. Und nur Johnny Storm, aus welchem Grund auch immer, die Wikipedia hält sich da ein bisschen bedeckt und sagt nicht, warum Johnny Storm sein Gesicht nicht freigegeben hat. Auf jeden Fall ist diese Serie die Verfilmung der Comics über die Fantastic Four im Marvel-Universum selber, also noch weiter Meta geht's gar nicht. total cool. Herbie wurde dann anschließend nicht wirklich zu einem eigenen Charakter im Marvel-Universum, sondern eher zu einer Bauart von Hilfsrobotern. Herbie ist ein Anagramm oder ein Akronym heißt es, ne? Für Humanoid Experimental Robot B-Type Integrated Electronics. Macht keinen Sinn, egal. Keine Gedanken drüber machen. Hat die Fähigkeiten, sich mit Computersystemen zu verbinden. Hat elektronische Generatoren, Lasers und weiter und so fort. Und irgendwelche, super intelligent. Eigentlich ist Herbie so eine etwas nervige Deus Ex Machina, weil ihm fällt immer in letzter Sekunde auch was ein, womit man eben dann den Tag nochmal retten kann. Ist in der Serie eigentlich selber ziemlich nervig, ersetzt aber auf eine relativ witzige Art Johnny Storm, weil Ben Grimm und Herbie in die gleichen Streitereien geraten, ja, in die auch eben Johnny Storm und Ben Grimm immer sind. Also das ist wirklich 1:1 dann übersetzt, aber Herbie insgesamt ist einfach viel zu übermächtig. Wie sagt man dann für Roboter? Robo-Stu, keine Ahnung. Also er kann einfach immer das Richtige. Er ist noch klüger als Reed Richards? In allermeisten Fällen ja, weil Reed Richards kann sich dann auf seine Intelligenz berufen und kann natürlich Pläne schmieden, aber derjenige, der sie hinterher ausführt und verbessert im Zweifelsfall, ist dann Herbie. Und ganz oft sieht man dann Herbies Gesicht und Zahlen in seinen Augen, wenn er Sachen durchrechnet und misst und alles. Und also Herbie ist wirklich komplett overpowered. Ist irgendwie auch der Einzige, der komplett aberwitzige Maschinen bedienen kann. Ganz abstrus. Den müsste man doch eigentlich mal zum Superschurken machen. Das war auch irgendwie mit Skeet so vom Booster Gold irgendwie in 52 oder? In 52 so. War ja dann ja auch, Skeets war ja irgendwann von Mr. Mind ja. als Brutkapsel missbraucht und hatte dann so ein bisschen, war so ein bisschen korrumpiert. Ach, sowas Ähnliches könnte man doch auch machen. Sowas Ähnliches könnte man mit Herbie machen, sollte man aber lassen. Als regelmäßiger Nebencharakter war er dann in den Franklin Richards Comics unterwegs. Und war da so ein bisschen der Babysitter von Franklin Richards, also die waren von Chris, den Namen habe ich hier irgendwo, Chris Adopoulopoulos, ein total komplizierter Name, von Chris Eliopoulos, Lopoulos, der ist bestimmt auch gerne Dothraki, vertreten, die sind sehr cartoonig gezeichnet, erinnern so ein bisschen an, ich weiß gar nicht, woran erinnert sich diese Zeichenart. Das erinnert mich an Calvin und Hobbes. Entschuldigung. Ja, stimmt. Calvin und Hobbes tatsächlich. Stimmt auch. Also hier im Artikel steht auch noch, he is portrayed as the intelligent, beleaguered nanny of a mischievous Calvin-esque Franklin Richards. Also er ist wirklich an Calvin auch angelegt. Trifft dann irgendwann in einer von den Stories auch auf sich selber als älterer Typ, weil der erwachsene Franklin irgendwie meint, er müsse seine Kindheit zurückholen und so weiter und so fort. Sind interessante Geschichten drin. Also so eine Mischung aus Calvin und Hobbes und ich finde auch ein bisschen Familie Feuerstein ist da auch tatsächlich auch drin. Gut, die Herbies sind aktuell, ist eigentlich wie gesagt eine Bauart von Robotern, die Franklin einsetzt als Assistenz für sich selber. Die tauchen auch bis heute immer wieder in den Comics auf. Sind für ihn also mehr oder weniger auch Hilfen. In der neueren, aus den 2000er Jahren stammenden TV-Serie, die aktuell auch irgendwo mal bei ProSieben Max gelaufen ist, ist Herbie der komplette Computer, das komplette Computersystem von Reed Richards und der unterhält sich dann auch regelmäßig. Herbie ist da ein bisschen goofy dargestellt, dem geht häufig mal was schief, aber er hat da nicht wirklich ein Aussehen, sondern ist einfach so ähnlich wie Jarvis in den Iron Man Filmen. Genau, so, ich habe letztens mal eine Folge von der Serie mal reingeguckt. Und Herbie ist da also komplett nervig und sinnlos, weil, hallo, ja, ich habe schon mal ausgerechnet. Und ja, zum Abgewöhnen. Ich gucke mir dann gleich auch nochmal einen älteren Fantastic Four Comic an und auch da spielt Herbie zumindest in einem der Hefte eine kleine Rolle. Beziehungsweise ein Herbie spielt da eine kleine Rolle. Gut, das war Herbie the Robot. Aktionsverlust, Aktionsverlust! Oh. Exterminate, exterminate! Ach nee, warte. Alarm, Alarm, ein Magnetfeld, Kontrollfunktion negativ, Energieschwund, Aktionsverlust, Aktionsverlust, Aktionsverlust. Aktionsverlust, Aktionsverlust, Aktionsverlust. Der sieht aus wie eine zum Abschuss bereite Tontaube. Aktionsverlust, Aktionsverlust, Aktionsverlust, Aktionsverlust, Aktionsverlust, Aktionsverlust, Aktionsverlust, Aktionsverlust, Aktionsverlust, Aktionsverlust, Aktionsverlust. Gut, das waren unsere Themen. Wir gehen dann gleich irgendwann auch nochmal in die Reviews. Vielleicht kommt zwischendurch noch ein Film, ich weiß es nicht. Jetzt kommt ein Karton! Would like to announce that the next scene is not considered suitable for family viewing. It contains scenes of violence involving people's heads and arms getting chopped off, their ears nailed to trees, and their toenails pulled out in slow motion.

first verse. Darkness. No parents. Super rich. Kinda makes it better. Riesen, Drachen, verzauberte Schwerter, Regenbögen. Willkommen in der nordischen Mythologie. Ja, das ist so die Quintessenz der nordischen Mythologie. Ja. Ja, es ist, manchmal fragt man sich, wer das sich alles ausgedacht hat. Wir haben mal wieder uns in die Ecke geschmissen, uns gelangweilt und einen interessanten alten Trickfilm geguckt. Obwohl, haben wir uns gelangweilt? Nee, ich mich nicht. Ich, ja, gut. Wir haben geguckt. Valhalla. Valhalla. Aus dem Jahr 1986 kommt der Film, ist ein dänischer Zeichentrickfilm. Ja, du guckst so skeptisch. Ja, ich hatte auch mir erst 86 aufgeschrieben. Aber? Und dann 87. Irgendwas gab's da. Nee. 86, ja doch, stimmt. Auf jeden Fall habe ich es da stehen. Ja, genau. Okay. Ein Film von 86. 87 und 89 waren die Alben-Adaption von in den Comics. Genau. Kam der Comic jetzt zuerst oder war zuerst der Film? Der Comic kam zuerst. Der erste Comic war 1979, zuerst in der Zeitung, die erste Geschichte mit dem Fenris Wolf. Ja, und dann später haben die den Film dann gemacht, 86, und dann später 87 und 89 den Film dann in zwei Alben umgesetzt. Es gab irgendwie dann auch damals schon, ich glaube, drei Alben, als der Film dann gemacht wurde, und danach kam dann eben die Filmumsetzung. Und ganz grob gesagt basiert der Film so auf den ersten fünf Alben. Also da sind so Elemente wiederzufinden aus aus den Alben. Der Comic kommt von Peter Masten. Ja, von Henning Kure und Peter Madsen. Und ja. Peter Madsen hat halt die Zeichnung gemacht und beide haben auch so an der Story gearbeitet. Die sind auf Deutsch erschienen irgendwann bis die späten 90er Jahre, ich glaube bei Carlsen. Also sehr, sehr lange noch ist da dran veröffentlicht worden. Die sind auch danach noch weitergeführt worden, die Comics. Also das war jetzt nach Band 5 nicht zu Ende. Da gab es dann, glaube ich, noch vier weitere reguläre Hefte und dann noch etliche Nebengeschichten, ein Heft über Odin und... insgesamt 15. Genau. Und wie gesagt, wir haben uns heute den Film angeguckt. Die Comics kennen wir auch. Mhm. Können wir gleich nochmal was zu sagen. Worum geht's in dem Film Valhalla? Also in Valhalla geht es um die Kinder Tjalvi und Roskva. Roskva, genau. Die leben zusammen in Midgard mit ihren Eltern, sind eine ganz normale Bauernfamilie. Und eines Tages bekommen die zwei Besuch von den Göttern Thor und Loki. Und Thor bietet dann als Gegenleistung halt einen seiner Ziegenböcke an, die braten können und dann essen und gefahrlos am nächsten Morgen wieder erwecken, ohne dass das Tier irgendwie verletzt ist. Aber da gibt es eine Bedingung, man darf keinen der Knochen zerbrechen, halt um das an das Knochenmark zu kommen. Und genau dazu überredet Loki dann Tjalve und das Tier wird am nächsten Morgen durch Thors magischen Hammer wieder erweckt und hat dann ein gebrochenes Bein. Und Thor wird ganz wütend und Loki kann ihn gerade noch beschwichtigen und ihn dazu bringen, die beiden Kinder als Wiedergutmachung halt als Diener aufzunehmen. Beziehungsweise Roskva schleicht sich nachher auf den Wagen und kommt dann mit. Ja, und dann landen halt die beiden in Asgard, müssen in Thors Haushalt erst mächtig schuften, aber eines Tages bringt dann Loki den kleinen Riesen Quark mit und ab dann, als der dann auf die Kinder trifft, sorgen die nur noch für Ärger und es entsteht Chaos, die zwei flüchten nachher in den Wald. Und dann wollen die dann im Endeffekt, dass die letzte halbe Stunde des Filmes, will Thor dann sich dieses Quarks entledigen und man bringt ihn zurück nach Utgard. Und das ist dann so auch Richtung Ende des Filmes. Ja, das Reich der Riesen. Genau. Gut, wie gesagt, der Film kommt aus den 80ern. Das sieht man an der Animation auch durchaus. Also der Film ist jetzt alt. Wie gesagt, es ist ein dänischer Film, was ganz interessant ist, weil Dänemark jetzt ja nicht unbedingt für seine großen Animationsfilme bekannt ist. Ich glaube, ich kenne noch einen weiteren Animationsfilm aus Dänemark. Welchen? Turkle in Trouble. Das sagt dir gar nichts, hat sich aber auch durchaus zum Kultfilm entwickelt. Da dir das nichts sagt, kommt der jetzt auf die Liste für diesen Podcast. Ah. Ich habe ihn da oben, das ist die gelbe DVD da in dem Stapel über Lobo. Ja, ich sehe so. Das ist Turkle in Trouble. Da kann man sich auch nochmal einen ganzen Beitrag drüber aushandeln. Aber wie gesagt, der Film ist auch 25 Jahre nach Valhalla erschienen. Und das ist der zweite dänische Trickfilm, den ich kenne. Und das ist so ungefähr alles. Die Produktionsfirma Swan Film Production Studios Entertainment LLC. Jedenfalls, ist egal. Der Film hat irgendwie damals 30 Millionen dänische Kronen gekostet. Das sind umgerechnet ungefähr 4 Millionen Euro. Und das hat der Film damals nicht wieder eingespielt, obwohl als Englische übersetzt wurde, auf dem deutschen Markt vermarktet wurde. Das hat der Film bei weitem nicht wieder eingespielt. Man hat dann noch so ein paar Kurzfilme über Quark gemacht und hat sich daran dermaßen verhoben, dass der Laden dann geschlossen werden musste. Also die sind wirklich an diesem Projekt bankrott gegangen. Was eigentlich schade ist, weil dafür, dass Dänemark ja natürlich jetzt nicht so bekannt ist für Trickfilme, ist ja eigentlich relativ gut. Ja. So von der Animationsqualität. Das, was man in den 80er Jahren durchaus vergleichsweise auch abliefern durfte. Mhm. Ne? Auch mit sehr viel Musik und also so klassischer Musik im Hintergrund. Also da ist auch viel Arbeit reingesteckt worden. Gut, deutsche Synchro. Sollen wir da mal eben kurz drüber reden? Genau wie beim letzten Einhorn haben wir hier Christopher Lee wieder, der seine Rolle aus dem Englischen auch wieder selber spricht. Da hatten wir beim letzten Einhorn auch drüber gesprochen, da fand ich das auch sehr abgehakt, ne? Ja, also hier hat er flüssiger gesprochen, aber dafür irgendwie einige Wörter falsch ausgesprochen oder sehr schwer verständlich. Sehr viele genuschelt, alles so ein bisschen so, mal eben so rausgehauen nach dem Motto, wir mussten ein paar Mal auch zurückspulen, um zu gucken, was da gesagt wurde. Also Christopher Lee ist in dem Fall Thor. Hans Klarin spricht Loki. Hans Klarin kennst du? Nee. Sagt dir nichts. Der hat, ich weiß nicht, wie viele Jahre Pumuckl gesprochen. Ach so. Ja, das ist Hans Klarin. Oh. Hurra, hurra, der Pumuckl ist da. als Roskva haben wir Rados Bokel. Das dürfte dir wahrscheinlich auch nicht sagen. Nee. Rados Bokel hat genau einen guten Film gedreht. Und danach nie wieder. Und zwar als Kind hat sie gespielt Momo von Michael Ende. Ach. Das ist dieses kleine Mädchen. Die ist das. Ja, danach nie wieder was von Bedeutung gemacht. Doch hat sie. Sie hat sich mal für einen Playboy ausgezogen. Oh. Und als Utgard-Loki in dem Fall haben wir Wolfgang Hess, den kennt man als Bud Spencer, als Obelix, als Gimli aus Herr der Ringe. In dem Fall Jonathan Rhys, irgendwas. Wie ist er noch? John Rhys, Schauspieler. Der auch den Kingpin in Hulk gespielt hat. Ist tatsächlich so passiert. Ja, und die deutsche Synchro, ich kenne die englische Synchro gar nicht. Die hattest du vielleicht mal geguckt? Ja, ich hatte den Film mal gesehen auf Englisch. Weil auf der DVD, die ich jetzt habe, ist bloß die deutsche Version drauf. Mhm. Ich hatte irgendwie auch in der Erinnerung, dass da die englische Version mit drauf ist. Ich glaube, die Erfahrung mache ich jedes Mal, wenn ich den Film einlege, dass die englische Version da nicht drauf ist. Ich das wieder vergesse. Uns war ja aufgefallen, so vom Storyablauf ist das Ganze nicht so rund. Nicht wirklich. Nicht wirklich, sagt er. Genau. Ja, also die erste, nicht wirklich die erste Hälfte, das aber erste Drittel. Ja, das erste Drittel des Films ist relativ gut, kann man sich ansehen. Sehr stimmungsvoll, ja. Noch ein bisschen düster und geheimnisvoll. Ja, danach, sobald Quark eigentlich so auftritt, geht's ganz steil nach unten. Es wird total slapstickmäßig, der macht nur noch alles kaputt. Der Charakter nervt auch tatsächlich. Ja, nachher hat man eine Sequenz, wo die Disney-mäßig einfach durch den Wald streifen und da läuft Musik und die machen da Posen. Du hast so eine richtige Montage, also eine Montage hast du da wirklich, wo die dann ihr Baumhaus bauen und sowas. Mhm. Also eine typische Montage, einfach nur nach dem Motto, wir versuchen jetzt diesen Bau des Baumhauses zu erzählen, aber irgendwo komprimiert. Und was mich da an der Stelle einfach ärgert, du hast erst wirklich eine starke Musiknummer, wo dann einfach wirklich, die zieht sich auch wie Kaugummi. Also das hört einfach nicht auf. Das sind bloß 10 Minuten oder sowas. Aber das wäre nicht nötig gewesen in der Länge. Und dann ist die Musiknummer zu Ende und man sieht so den, ja, wahrscheinlich einen der ersten Abende, den die da irgendwie verbringen in diesem Baumhaus. Und du hast sofort schon wieder eine Musiknummer. Mhm. So, wo die dann eben pfeifen und ein bisschen tanzen und sich da vergnügen und so. Das war in der Kombination relativ schwierig. Ne? Aber dafür haut das dann die letzte halbe Stunde ziemlich raus, oder? Ja, doch, würde ich auch sagen. Also die letzte halbe Stunde ist dann wieder sehr viel unterhaltsamer, wo die beiden Riesen sind und die ganzen Wettkämpfe mit denen machen. Genau. Ja. Genau. Thor muss dann verschiedene Prüfungen bestehen. Also Loki muss eine Prüfung bestehen. Tjelve muss eine Prüfung bestehen und Thor muss auch noch einige Prüfungen bestehen und natürlich muggelt Utgard Loki ordentlich und macht so seine Tricks halt und der Einzige, der es irgendwie merkt, ist Tjalve, der auch vorher schon von diesen prophezeienden Raben da so ein bisschen den Input bekommt, so Hugin und Munin, ja. Ja, wie heißen die? Hugin und Munin. Hugin und Munin. Die Raben von Odin. Okay. Hat auch ein paar Wölfe. Die waren aber gar nicht im Film. Weißt du, die Hugi und Boogie? Die Wölfe heißen, Tick, weiß Tick ich und Track. Nicht. Zwei, nicht drei. Oh Gott. Und jedem ein paar. Bimmel und Bommel. So, nein. Genau, die letzte halbe Stunde ist also nochmal, also auch wirklich, also ich will jetzt nicht sagen, dass der Film insgesamt schlecht animiert ist, aber so in der letzten halben Stunde hast du nochmal eine ganz andere Menge. Du hast viele interessante Charaktere, also viele Dämonen, so Mischwesen und sowas. So in jeder Szene im Publikum oder in dieser Feiergesellschaft halt. Du hast, wie heißt, du hast gesagt, Logi heißt der, dieser Logi, Feuer, ja, Feuerwesen. Das Feuer. Was gegen Loki halt diesen Fresswettbewerb macht. Du hast, siehst ja die Midgard-Schlange, gegen die Thor kämpft, die Mutter von Utgard-Loki, die als Alter darstellt, und so weiter und so fort. Am Ende dieses Kampfes scheint Thor zu sterben. Und dann wird es ein bisschen schnulzig, als dann Twelve hingeht und sagt so, ich sterbe, mi. Und dann so der Reset-Button gedrückt wird von wegen, ja, Glaube, Gott, Zuneigung, Liebe, Träne, bla. Das haben wir schon in vielen Filmen gesehen und auch bei Pokémon im ersten Teil. Und das ist ganz, ganz furchtbar. aber danach endet der Film auch mit einem netten Twist so. Und alle sind am Ende dann glücklich, weil sie genau das bekommen haben, was sie wollen. Und, ja. Ja. Wir hatten ja die Comics gelesen. Sind dir jetzt größere Unterschiede zum Comic aufgefallen im Film? Also der Film ist um einiges Slapstick-mäßiger und cartooniger als die Comics. Mhm. Obwohl ja die Comics schon, sagst du ja selber, so ein bisschen Asterix-mäßig sind auch. Ja, schon, aber man hat da relativ viel Gewalt. Mhm. Auch so die meisten Gegner werden später von Thor getötet. Du hast so ein bisschen Sex, beziehungsweise so ein bisschen Erotik. Ja, so ein bisschen Innuendos hast du ja da so drin, ne? So kleinere, ja. Ja, also man hat so das Gefühl, die Comics sind schon durchaus für ein älteres Publikum, während der Film ja als ein Trickfilm eher für Kinder abgezielt wurde. Ja, ich denke, man wollte damit damals dann einfach auch nur ein breiteres Publikum erreichen. Ja. Da damals ja auch die Meinung vorherrschte, Trickfilme sind automatisch für Kinder. Stimmt. Da wäre es, glaube ich, schwierig gewesen, den Film damals dann gerade zu der Zeit auch an Erwachsene zu vermarkten. Das ist durchaus wahr. Also, falls ihr euch den Film anseht und ihr damit nicht zufrieden seid, würde ich durchaus nochmal empfehlen, einen Blick in die Comics zu werfen. Wenn ihr da noch rankommt, was ein bisschen komplizierter ist, wie wir festgestellt haben. Ja, also ich finde die Comics, da werden so viele Geschichten aus der nordischen Mythologie so adaptiert und auch wirklich relativ nah dran an den tatsächlichen Mythen gezeigt. Und das sollte eigentlich für jeden Fan der nordischen Mythologie irgendwas sein. Das Einzige, was mir eigentlich nicht gefallen hat, war das Album 4, das sich dann auch nur wieder um Quark dreht. Ja. Und halt in Album 5 hat man diese Reise zu Utgard-Loki. Und da wird es dann auch wirklich gut. Ja, da wird das Ganze auch so ein bisschen anders gewichtet als hinterher im Film. Ja. Also ich war erstaunt beim Lesen der Comics, wie nah die Comics, auch wie du sagtest, eben tatsächlich an der Mythologie dran sind. Ich hatte dann währenddessen auch die Wikipedia offen, um einfach mal nachzurecherchieren, ist das jetzt wirklich so gewesen? Weil teilweise kommen einem so alte Sagen und Legenden ja auch so ein bisschen seltsam vor. Und ich war dann auch wirklich überrascht, dass das, was da so ein bisschen im Comic auch ein bisschen goofy und ein bisschen weit hergeholt rüberkam, dann auch tatsächlich in der nordischen Mythologie so vorgesehen war tatsächlich. Mhm. Da war ich ein bisschen überrascht auch. Bestes Beispiel, die beiden Kinder. Ja. Da denkt man ja im ersten Moment, die sind einfach im Film, um so eine Bezugsperson für Kinder zu schaffen. Ja. Sie tauchen in einer der Geschichten auch wirklich auf. Ja, damit hätten wir ja die Frage nach der Nähe zum Originalmythos auch beantwortet. Ja. Weil der ist dann ja auch im Film natürlich entsprechend gegeben. Gut, dann hätte ich hier noch auf meinem schlauen Zettel einen weiteren Punkt stehen, nämlich die Bottomline. Ja, genau, die hatte ich schon ein bisschen vorweggenommen. Ja, den Film ist nicht unbedingt für jeden etwas. Könnte man vielleicht mal sich ausleihen, irgendwie, wenn es in der Bibliothek gibt. Also hier in Rheine gibt es ja in der Bibliothek zufällig sogar. Ja, und sonst, falls ihr die Comics irgendwo auftrauben könntet, würde ich auf jeden Fall einen Blick reinwerfen. Mir haben sie super gut gefallen. Ja. Ich habe mich da auch immer drauf gefreut, da mal irgendwann vielleicht mal die lesen zu können, als ich davon erfahren hatte, auch über diesen Film, von dem ich mal zufällig Videos auf YouTube gesehen habe. Ja. Ja, was kannst du froh sein, dass du so einen gut ausgestatteten Kumpel hast, wa? Das stimmt. Der sich dann auch solche Sachen dann aus Nostalgie dann auch zulegt, weil tatsächlich, wir haben ja festgestellt, ich bin alt. Das ist auch wieder mal einer der Filme aus meiner Kindheit. Und der war relativ lange aus meinem Gedächtnis auch verschwunden. Und es waren nur so einzelne Bilder tatsächlich da. Und irgendwann habe ich den mal irgendwo rumstehen sehen für 5 Euro und habe ihn dann mitgenommen. Habe dann tatsächlich festgestellt, okay, Valhalla war jetzt nicht mehr so schön oder so nostalgisch, wie ich ihn als Kind in Erinnerung hatte. Da hat man natürlich nochmal einen ganz anderen Bezug zu, weil alles, was bunt ist und sich bewegt, ist ja toll. Und als Erwachsener guckt man da nochmal ganz anders drauf. Aber ich muss auch sagen, also wie wir eben auch festgestellt haben, so der mittlere Teil zieht sich halt wirklich wie Kaugummi, aber so die ersten 20 Minuten und die letzte halbe Stunde sind wirklich sehr, sehr sehenswert. Und man muss halt bedenken, der Film ist ein bisschen was älter, es ist eine dänische Produktion und eben jetzt kein Anime oder irgendwas, was in den Staaten produziert wurde von Disney. Das sieht man dem Film auch definitiv an, wie ich finde. Ja, auf jeden Fall. Der ist relativ goofy, der ist sehr slapstick-mäßig, wie du schon gesagt hast. Mhm. Baut sehr darauf auf, dass die Figuren halt auch so sehr verzerrt werden, ein bisschen gummiartig halt. Das muss man mögen, um den Film auch tatsächlich dann wertschätzen zu können. Wer sich für die nordische Mythologie interessiert, der wird sich hier auf jeden Fall wohlfühlen. Und ja, die Comics, wenn man sie nochmal zu packen kriegt, lohnen sich insofern auch, weil es nach dem Film ja auch nochmal weitergeht. Ja, genau. Da werden weitere Mythen und Legenden aus den Geschichten dann ja auch nochmal weiter erzählt. Ein kleines Kapitel, was im Film nur angedeutet wird, der Kampf gegen die Midgard-Schlange. Ja, genau. Der wird im Film nur angedeutet, da gibt es dann später ein ganzes Album tatsächlich auch zu. Das glaube ich, Heft 7 oder so ist das in dem Fall. Ist eine Empfehlung wert mit Einschränkungen? Ja. Ja? Ja, würde ich sagen. Würdest du sagen? Ich nehme mich auch. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zurück in die angeschlossenen Irrenanstalten. Bei mir geht's weiter mit einem alten Fantastic Four Comic, auf Deutsch erschienen als Marvel Exklusiv Nummer 21. Und zwar damals noch unter dem Banner Marvel Deutschland. Das war das Panini eigene Imprint für alle Marvel Comics. Damals gehörte Panini irgendwie auch noch mit zu Marvel, das war ganz komisch. Ich sag immer ganz gerne, um das zu unterscheiden, Panini Marvel, damit man einfach weiß, dass es aus dem Ende der 90er Jahre stammt, und zu der Zeit hatte ja beispielsweise Dino hatte ja eine ganze Menge DC, Eapa hat glaube ich noch Batman gemacht ein bisschen, aber so die ganzen Marvel Sachen hat damals schon Panini rausgegeben. Der Sammelband, das ist die Fantastischen Vier Nummer 2, enthält Fantastic Four 239 bis 245 und ist im Prinzip komprimiert die Geschichte von Frankie Ray. Frankie Ray ist eine Figur, die John Byrne in in den 160er Heften oder so relativ früh in seinem Run schon eingeführt hat. Gehörte dann lange Zeit zum Supporting Cast, war auch dann mit Johnny Storm zusammen ganze Zeit, und irgendwann sind Frankie Rays Metahuman-Gene irgendwie aktiviert worden. Ich habe hier so ein bisschen die Origin. Frankie Ray war, ich glaube, die Stieftochter von, jetzt muss ich eben von Professor Horton. Professor Horton war der Wissenschaftler, der die originale Human Torch gebaut hatte. Ah. Ist aber wahrscheinlich eine Figur, die jetzt im nächsten Avengers-Film vielleicht ein bisschen eine Rolle spielt. Die Human Torch hat man ja kurz gesehen im ersten Captain America-Film. Ist da ja auch die Human Torch ist ja auch die Basis für The Vision, der ja im nächsten Avengers-Film auch vorkommen soll. Das heißt, Professor Horton ist also auch eine wichtige Figur, und Frankie Ray ist praktisch, ich glaube, die Stieftochter, wenn mich nicht alles komplett täuscht. Und durch den Laborunfall wurde Frankie eben mit einer Chemikalie übergossen und hat dadurch eben Feuerkräfte erhalten. Dieser Vorgang ist dann von ihrem Unterbewusstsein verdeckt worden, weil das eine traumatische Erfahrung war, bla bla bla bla bla. Und durch den Zufall wurde Frankies Superkraft dann eben wieder aufgedeckt. Die Geschichte geht los mit, ja, eigentlich mit dem ersten Einsatz von Frankie, nämlich Wendy's Freunde, im Original Wendy's Friends. Wir reden hier von John Byrne's Fantastic Four. Wann immer ich eine Geschichte von John Byrne und den Fantastic Four lese, merke ich einfach, wie großartig das ist. Und das ist es hier wirklich. Ich habe im letzten Podcast ja schon so ein bisschen Fantastic Four gemacht und das geht hier im Prinzip nahtlos großartig weiter. In Wendy's Friends hat Frankie auf jeden Fall ihren ersten Einsatz im Team der Fantastic Four. Das Ganze ging sogar so weit, dass die Fantastic Four irgendwann überlegt haben, das Team umzubenennen in Fantastic Five. Mhm. Einfach weil Frankie so ein wichtiger, zentraler Charakter auch würde. Und ja, die Geschichte beginnt an einem ganz interessanten Punkt, nämlich ist Reed Richards zu Beginn komplett vertieft in seine Forschung, in seine Experimente. Denn kurz zuvor ist ein Versuch gescheitert, Ben Grimm wieder menschlich zu machen. Alles war super eingestellt, alles hätte klappen müssen und irgendwas hat diesen Versuch verändert. 30 Jahre später, dieses Jahr, haben wir herausgefunden, was in diesem Experiment falsch gelaufen ist. Nämlich Johnny Storm hat den Versuchsaufbau geändert, weil er sich in diese Maschine reingesetzt hat. Das haben wir erst während Original Sin in diesem Jahr herausgefunden. Das heißt, man ist dieses Jahr wirklich zurückgegangen bis zu dieser Storyline, was ganz interessant ist. Ben Grimm sieht in dieser ganzen Storyline aus wie ein großer Kackhaufen. Das kannst du dir mal angucken. Das sieht komplett kotig aus. Alter. Weil er auf eine vorherige Stufe seiner Verwandlung zurückgesetzt wurde durch diesen vergeigten Versuch. Ich gebe aber in Warnung, das wird bis zum Ende der Geschichte, ich kann dir das mal zeigen, das Ende wieder zurückgesetzt, Gott sei Dank. Ah, ich aber gleich am Ende nochmal drauf ein. Das schöne blauäugige Ding. Das ist genau, the blue-eyed thing. Pretty blue-eyed thing. Was hier drin ist, ist eben auch, was ich ganz interessant finde, waren die Comics damals sehr nah bei, oder sehr nah an den Inhumans. Das heißt, du hast hier auch eine relativ groß angelegte Story um Quicksilver, der damals verheiratet war mit Crystal von den Inhumans. Die beiden bringen hier ihre Tochter Luna zur Welt. Oh, cool. Hat auch bis heute noch Auswirkungen, denn sowohl Quicksilver als auch Crystal als auch Luna treten aktuell auf in All New X-Factor. Großer Lesetipp. Danke Virtual Native für diesen Lesetipp. Ganz, ganz großartig. Danke, danke, danke, danke. Ist wahrscheinlich bei Marvel aktuell die beste Serie. Geht leider zu Ende nächstes Jahr. Nein. All New X-Factor ist eine ganz, ganz große Leseempfehlung. Und Quicksilver und Luna treten dort beide wieder auf. Crystal, hier ist eben die Geburt auch drin von Luna. Die übrigens deswegen Luna heißt, weil Etelin, also die Stadt der Inhumans, dann hier in dieser Geschichte auf den Mond versetzt wird. Und dementsprechend nennt man die Tochter von den beiden dann eben Luna. So, okay. Ja, es ist naheliegend. Das ist eine halbwegs vernünftige Erklärung für so einen ausgefallenen Namen. Richtig, dann gibt es noch ein kurzes Kapitel mit dem Black Panther, auf das ich jetzt gar nicht mal so eingehe. Ist auch eine sehr coole Geschichte. Also alles, was John Byrne hier schreibt, ist super. Und dann kommt tatsächlich diese maßgebliche Geschichte, wo Terrax, der ehemalige Herold von, oder Herald, heißt es Herald oder Herold? Herald, glaube ich, ne? Herold. Obwohl, genau. Harold ist in Englischen. In Englischen. So, und um nochmal den Kreis zu schließen zum Anfang der Sendung, hier sieht man übrigens Herbie, wie er dann in den Comics aussieht, ist ein bisschen anders, ist auch nicht unbedingt sprechbegabt, er sagt immer mi, so ein bisschen wie Beaker bei den Muppets, der gibt er hier nicht von sich, also den sieht man dann auch wieder, also Terrax greift dann eben die Fantastic Four an und versetzt, ich glaube, Manhattan in den Weltraum. Die Avengers greifen dann auch so ein bisschen ein, also du hast auch einen ganz interessanten, hier beispielsweise noch Daniel Blake, hieß der Donald Blake, der hier noch auftritt, seinen Stock auf den Boden haut und zu Thor wird. Daredevil rennt hier rum, Iron Man und noch so ein paar andere Figuren helfen dann den Fantastic Four dabei, diese Katastrophe halt abzuwenden. Die sind relativ groß angelegt. Okay. Das Ganze führt dann im Endeffekt dazu, dass sich Frankie Ray dem ja im Sterben liegenden Galactus als neuer Herald. Wahrscheinlich steht sie irgendwo. Ich habe doch die deutsche Version. Meine Fresse. Und dann eben zum Ende der Geschichte zu Nova wird. Das letzte Kapitel ist dann auch so erzählt, dass das Ganze schon passiert ist und Johnny Storm komplett aufgelöst bei einer Familienfreundin auftaucht und das letzte Kapitel dann erzählt, das ist ganz, ganz, ganz, ganz großes Tennis, was hier erzählt wird. Ist wahrscheinlich mit eines der besten Comics, was jemals innerhalb der 80er Jahre rausgekommen ist. Was ich ganz spannend finde, ist, dass Juliette D'Angelo, heißt die wohl, eine Katze hat und die Katze erinnert mich so ein bisschen an jemanden. Also ich weiß nicht, ob du das vielleicht sogar erkennst. An wen erinnert dich die Katze von Juliette? glaube, sitzt da. Oh. Der sieht aus wie Garfield. Ja. Garfield war zu dem Zeitpunkt, die Comics stammen aus dem Jahr 1982. Garfield war zu dem Zeitpunkt erst wenige Jahre auf dem Markt. So. Und dementsprechend ist dieser Auftritt hier von Garfield in Fantastic Four Comics, wenn es auch nur eine Anekdote, also nur so eine, sagt man, ja, so ein Zitat ist oder so eine Anspielung ist, natürlich umso geiler. Mhm. Weil du hier einfach John Byrne siehst, deren ja, Bezug nimmt auf eine andere, wirklich großartig, zu dem Zeitpunkt schon großartige Comicfigur. Ich habe ja Garfield Comics aus den ersten paar Jahren hier auch im Regal stehen. Frankie Ray verschwindet danach so ein bisschen aus dem Fantastic Four Universum. Hier ist nochmal Herbie. Wird dann nach Herald von Galactus. Man sieht sie dann später auch in anderen Comic-Serien, Anfang der 90er Jahre, in Infinity Wars, hat sie einen Auftritt an Galactus-Seite und so weiter und so fort. Und ich finde, Frankie Ray ist der Beweis dafür, dass es möglich ist, weibliche Charaktere auch sinnvoll in Superhelden-Comics zu etablieren. Da ich weiß, dass ich dich jetzt total heiß gemacht habe, gebe ich dir dieses Heft am besten schon mal mit. Es war ja teilweise auch John Byrnes Verdienst, dass viele weibliche Charaktere zu mehr Geltung in den Comics gekommen sind. Sue Storm hatte eine ganz andere Rolle. Um nochmal auf den Anfang der Sendung zurückzukommen, am Ende gibt es eine Geschichte, wo Franklin dann erwachsen wird und durch einen Zufall, durch einen Fehler, weil er seine Kräfte nicht unter Kontrolle hat, dadurch, die Rückgabe dieser Energie kommt dann eben Ben Grimm auch wieder zu seinem alten, klotzigen, steinigen Aussehen. Er sieht nicht mehr aus wie ein großer Kakaofen. So wie der Golgathaler, ein Dogma. So sieht er eigentlich die ganze Zeit vorher aus. Da wären wir auch schon wieder bei Kevin Smith. Großartig. So sieht er die ganze Zeit aus und Franklin verwandelt ihn dann durch die Rückgabe dieser erwachsenen Energie halt wieder zurück in seine erste. Und Franklin sieht aus wie ein blonder Moses mit seinem Riesenbart. So, ich denke, diese Allegorie auf Jesus oder Moses ist bei Franklin Richards ja vielleicht auch nicht unbeabsichtigt. Ja. Weil ich denke, nächstes Jahr bei Secret Wars werden wir einiges von Franklin sehen. Da gehe ich ganz fest von aus. Die Geschichte um Franklin wurde dann auch in der 90er Jahre TV-Serie umgesetzt. Ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, welche Folge das war, war bei einer zweiten Staffel der 90er-Jahre-TV-Serie. Das Ganze ist komplett komprimiert auf eine Folge. Also alles, was in diesem Trade Paperback passiert, ist komprimiert in eine Folge. Krass. Frankie und Johnny Storm und die Fantastic Four lernen sich dort erst kennen, weil sie ein Autogramm von Johnny Storm haben möchte. Und irgendwas in der Begegnung mit Johnny Storm triggert eben diese Kräfte. Die Origin ist genau dieselbe. Sie ist immer noch die Enkelin oder Stieftochter, ich weiß es gerade wirklich nicht, von Professor Horton. Reed Richards zapft ihre Gedanken an und wirft sie dann über diese Maschine an die Wand. Und man sieht eben auch diesen Moment, wie sie diese Chemikalie über sich schüttet und dann diese Kräfte bekommt und dieses traumatische Ereignis wird dann von ihrem Gedächtnis verdrängt, bla bla bla bla bla. Du kannst den Comic daneben legen. Teilweise werden Bilder 1:1 übersetzt. Beispielsweise diese Szene, wie Johnny Storm und Frankie dann zum ersten Mal ins All fliegen und Frankie einfach immer weiter fliegt und Johnny sagt, flieg nicht so weit raus, hier oben ist keine Atmosphäre mehr, du kannst nicht mehr brennen, deine Feuerkräfte verschwinden dann. Diese Szene ist 1:1 da drin. Dann auch der Angriff von Terrax ist mit in dieser Folge drin und die schaffen das tatsächlich, diese ganze Story sehr komprimiert und sehr kompakt in 20 Minuten umzusetzen. Ein paar Unterschiede sind beispielsweise, dass eben nicht die Avengers hier auftreten, sondern allein Thor, der einfach dann irgendwann aus dem Himmel rausgeflogen kommt und einfach nur dazu genutzt wird, Galactus am Ende noch ein bisschen Kraft zu geben, um zu überleben. Und wer auch komplett unmotiviert auftaucht, ist der Ghost Rider, der auf seinem Motorrad angefahren kommt und dann Galactus nochmal schwächt, indem er ihn einfach für seine ganzen Taten büßen lässt und ihm also dann die Seelen und den Schmerz der von ihm gefressenen Lebewesen nochmal unterjubelt. Die Dialoge sind im Prinzip drin, die Bilder und Kampfsequenzen sind fast Bild für Bild drin, also auch wie Terrax dann von Ben Grimm hinterher durchs Haus geboxt wird und in einem Taxi landet, das ist aus dem Comic also praktisch 1:1 übernommen, ist eine wahnsinnig genaue Umsetzung dieser, also im Prinzip diese ganze Storyline um Frankie in Kurzversion und dann eben der Angriff von Terrax, ab dem Punkt ist es in dieser Folge drin, wahnsinnig gut gemacht, mir gefällt die 90er Jahre Fantastic Four TV-Serie auch wesentlich besser als die aus den 70ern, was aber auch einfach ein bisschen an diesem höheren Production Value gelegen haben mag. Das Titellied der ersten Staffel übrigens so dieses da da da da da da da, kommt übrigens von Giorgio Moroder, wenn einem das was sagt. Der hat so Sachen gemacht wie I Feel Love mit Donna Summer oder sowas. Und 20 Jahre später macht er die Titelmusik zu einer zweiklassigen Superhelden-TV-Serie. Das hat sich ja richtig gelohnt, Herr Moroder. Und bis zu dem Zitat auf dem letzten Daft Punk-Album ist es also tatsächlich noch ein bisschen was hin. Aber man muss sich ja über Wasser halten. Ja, das war Fantastic Four. Ja, ich rede nochmal über die Pilot-Episode von Gotham, der neuen Batman-TV-Serie. Die beginnt mit dem Mord an der Wayne-Familie. Ja. An Thomas und Martha Wayne. Ich habe ja eine Zeit lang mal, als ich wirklich intensiv angefangen bin, amerikanische Comics auch nachzuholen, habe ich eine Checkliste im Kopf gehabt und gezählt, wie oft ich pro Woche den Mord an der Wayne-Familie lese. In irgendeinem Batman-Comic oder wenn es irgendwie um Batman geht und so weiter und so fort. Und in einer Woche war ich ganz enttäuscht, weil ich in der Woche, glaube ich, nicht einen Batman-Comic gelesen habe, sondern nur eine Ausgabe von Dial H. Außer nur 52. Der Witz ist, in der Woche gab es dann die Origin von Open Window Man. Und Open Window Man ist ja bloß eine Verarsche von Batman. Und selbst in dem Heft habe ich dann die Origin von Batman gelesen mit dem Mord an seiner Familie. Und ich habe mich so aufgeregt. Ja, also ein Unterschied zu den Comics ist ja zum Beispiel, dass Selina Kyle, also später Catwoman, die Ermordung der Wayne-Familie mitbekommt. Ja, okay. Jim trifft dann auch sofort auf Bruce, also Jim Gordon, der spätere Commission Gordon, versucht ihn ein bisschen zu trösten und so und ihn dazu zu bewegen, nicht wahnsinnig zu werden. Und das passiert ja trotzdem. Keine Ahnung. Okay. Einfach sein Leben weiterzuleben. Ich komme gerade nicht drauf. Okay. Auf jeden Fall, wenig später sehen wir dann auch eine jüngere Version von Alfred, die mit einem Cockney-Akzent spricht. Also so, das ist so ein britischer Akzent, der My name is Pinkie Pie and I am here to say. Es gibt eine von My Little Pony, gibt es eine Cockney-Version, die verlinke ich hier an der Stelle mal. Und dieser Alfred ist auch sehr anders von der Comic-Version von Alfred, also nimmt kein Blatt vor den Mund, ist mehr grob, ist auch so ein bisschen schlägermäßig. Ich glaube, seine Hintergrundgeschichte ist, dass er auch irgendwie im East End oder so aufgewachsen ist. Aber ist das denn, ich meine, wenn man so zurückguckt in die 90er Jahre, wo die Filme ja auch aufgetaucht sind, hatte Alfred nicht immer auch so einen militärischen Hintergrund, dass er in der britischen Armee gedient hat? Ja. Und ganz oft, das merkt man ja bis heute in der Figur, ist es ja auch so, dass er sich dann irgendwann das wieder herausnimmt, auch so diese Härte dann in seiner Sprache. Und ich glaube, er hat sich diesen Respekt dann ja auch erst in dieser Butler-Ausbildung so ein bisschen angewöhnt. So dass er dann ganz oft auch so, ja, sich fast schon zwingen muss, diese Etikette dann loszulassen. Aber ist das nicht auch ein bisschen in dieser Figur drin? Auch als in diesem Batman Begins, diesem Nolan Alfred, der immer wieder von dieser Zeit in der Armee erzählt. So dass das eben nicht so dieser sophisticated, Gentleman, genau das war das Wort, was ich gesucht habe, tatsächlich ist, sondern eigentlich schon eine relativ harte Vergangenheit. Also bisher hat man überhaupt noch nicht in Gotham auf Alfreds Militärhintergrund Bezug genommen. Ich glaube, in dieser Version, diese Version des Charakters hat auch gar nicht gedient in der Armee. Okay. Naja, und sonst hat man es halt immer letztens auch in Batman Eternal halt, wo wie Bezug drauf genommen wird, dass er beim SAS war oder hier Feldarzt, dass er da sehr viel Erfahrung hat, obwohl er halt auch mittlerweile halt dieser Gentleman ist. Und also allein der Blick auf diesen Nolan Alfred, ja, gespielt vom großartigen Michael Caine, der immer wieder Bezug nimmt auf seine militärische Laufbahn und immer wieder sagt, so ja, damals im Badalala haben wir doch das gemacht und das gemacht. Mhm. Und dann versucht Bruce Wayne da auch immer so ein paar, Ratschläge? Ja, Ratschläge nicht, sondern so Beispiele, Lehrstücke. Ich finde dieses Wort gerade nicht, was ich suche. Ich hätte mal solche Reden, ey. Ja, ich finde die aber angenehm, weil man einfach sieht, so da ist ein sehr weiser Mann, also man sagt ja immer, stille Wasser sind tief, und das sieht man an diesem Nolan Alfred eigentlich relativ gut, und deswegen, ich kann also diese Entwicklung dieses Charakters in dem Bezug ja verstehen. Ich meine, man hat ja ein paar Staffeln Zeit, das noch auszubauen. Man will die Serie ja jetzt nicht nach 13 Folgen beenden. Naja, wir werden sehen. auf jeden Fall, die Presse übt dann sehr großen Druck auf das Gotham Police Department, aus, so dass Harvey und Jim dann den Fall... Harvey Bullock, ne? Ja, Harvey okay. Bullock und Jim Gordon dann halt gezwungen werden, diesen Fall irgendwie abzuschließen, der Presse überhaupt irgendeinen Täter dann zu geben, sodass man das die Sache unter dem Teppich kehren kann. Aber das will Jim Gordon natürlich nicht, er will den echten Täter, auch halt zum Wohle von Bruce Wayne. Das heißt, die ganze Serie geht nur um die Aufklärung dieses Mordfalles, oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich habe ja auch gesehen, dass bereits halt Villains, so Leute wie Edward Nygma oder eben auch ein junger Oswald Cobblepot schon rumlaufen. Also die erste Folge geht eigentlich nur über diesen Mordfall, ja. Aber später rückt das ein bisschen mehr so in den Hintergrund. Ich glaube, die haben immer noch nicht wirklich geklärt, wer dafür verantwortlich war. Ich vermute aber, es war Carmine Falcone. Oder Carmine Falcone. Falcone! Eigentlich heißt er Falcone, aber da heißt er tatsächlich Carmine Falcone. Schwamm drüber. Ja, okay. Bist du da? Schwamm drüber, hast du gerade gesagt. Das ist lustig. Na gut, die Stadt Gotham ist in der Serie visuell unglaublich gut dargestellt. Gefällt mir besser als bei Nolan. Man sieht es auch nicht immer nur. Nicht nur bei Nacht, sondern auch mal beim Tag, ist so ein bisschen halt doch sehr comic-mäßig noch mit Graffiti und düsteren Straßen, Wolkenkratzern, aber es sieht gleichzeitig noch glaubwürdig aus. Also nicht zu cartoonig, nicht so ja wie in Batman und Robin zum Beispiel. Ja, da sind ja diese riesigen Statuen. Mhm. Ne? Ja. Also es wirkt schon realistisch, aber es sieht auch aus wie das Gotham aus den Comics. Allein war das in diesem Film mit Mr. Freeze, wo die dann diese Statue auch runterfahren. Oh. Boah, furchtbar. Wobei mir das Gotham in der Nolan-Trilogie relativ gut gefallen hat, das war ja, glaube ich, Chicago. Das war Chicago. Das war nicht Gotham, das war Chicago. Aber warum nicht? Warum sollte Gotham nicht, nur weil es Gotham heißt, muss es ja nicht gotisch sein. Ja, okay, das war ja auch immer so. Einer der Einflüsse auf Gotham City war halt New York und der andere Chicago. Und ich meine, man muss es ja nicht so übertreiben wie Tim Burton oder hinterher Joel Schumacher, der hat es ja komplett übertrieben mit diesen riesigen Mannsbildern. Hallo, ich bin Joel Schumacher, das Kostüm von Batman braucht Nippel. Gibt es hier noch einen Comic von Joel Schumacher? Freust du dich da nicht so besonders gut drauf? Ja, genau, der wollte ja noch mit Dustin Nguyen. Ja, Dustin Nguyen nochmal Batman Triumphant machen. Das war ja auch irgendwie... Ob die Kostüme von Batman dann auch Nippel hat? Ich hoffe es nicht. Nein, das ist jetzt nicht abwertend gegen Homosexuelle gemeint, sondern das ist einfach nur... Also jeder, der die Batman-Filme aus... Also die Batman und Robin und Batman... Wie heißt der andere nochmal? Batman Forever gesehen hat, der wird wissen, warum wir jetzt hier gerade auch so ein bisschen Witze drüber machen. Das hat nichts mit Homophobie zu tun, sondern Joel Schumacher hat da wirklich ein sehr queer angehauchtes Design in diese Filme reingebracht. Das ist alles sehr auf sehr körperbetont. Körperbetont! So! Also besonders gut gefallen hat mir so die Darstellung von Jim Gordon und Harvey. Vor allen Dingen Jim Gordon gefällt mir teilweise wirklich besser als in den Comics, weil er ist immer so am Leiden. Gerade so in Batman Eternal oder in Year One leidet so darunter, dass er so der einzige nicht korrupte Cop in Gotham City ist und wird immer dafür bestraft, dass er halt sich für die richtige Sache einsetzt und halt in der Serie setzt er sich durch. Er ist auch jünger und irgendwie stärker. Naja, der Plot war auch ganz okay von der Serie. Am Ende gibt es einen Twist. Twist and Sharp. Was? Wo der Pinguin sich nochmal mit Crispus Allen und René Montoya zusammenarbeitet, die das zweite so Polizistenduo sind, die da im GCPD an dem Fall arbeiten. Das sind glaube ich aber auch Figuren, die aus dieser Gotham Central Serie dann übernommen wurden. Die kommen da aus Gotham Central. Beziehungsweise René Montoya kommt noch aus Batman TRS. Es gibt ja auch in Gotham Knights diese eine Episode, die ja im Prinzip Gotham Central ist. Ne? Oh, fand ich. Fang nicht damit an, Digga. Ich fand die so schlimm. Ich fand die gut. Wo die dann im Bus sitzen und dann so am Streiten sind. He's a vigilante. No, he's not. He's a vigilante. No, he's not. Ich möchte deinen Vortrag dann an dieser Stelle abbrechen, weil wir werden zu lang. Bruce ist noch gut gespielt. Das wollte ich noch sagen. Der Junge, der Bruce Wayne spielt, erste Klasse. Doing another one, are we? Alright then. Here we go. When you arrive at devastation, there's a simple explanation. You're a toy maker's creation, trapped inside a crystal ball. And whichever way he tilts it, know that we must be resilient. We won't let them break our spirits as we sing this silly song. That's right. When I was a little filly, a galloping blaze overtook my seas and shipped me off to the orphanage, said, "Here's a truce and all of this." So I dug 1,000 holes and cut a rug with awful folds. Memories are blurred and the face obscured, but I still know was this song. When you bungled all your bangles and your loved ones have been mangled, listen to the jingle jangle of my gypsy tambourine. Cause these chords are hypnotizing and the old world's harmonizing. So please, children, stop your crying and just sing along with me. Okay, lads, show what you got. All together now. We all have moved, we all have moved. You may never follow, we all have moved. You can't buy out your hands. You may never follow, we all have moved. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du sagtest gerade so schön Schwamm drüber. Mit Schwamm drüber geht's auch weiter. Ich hatte das bereits angekündigt. Es geht jetzt um SpongeBob-Comics. Und zwar gab es eine Storyline in 5 SpongeBob-Heften, und zwar 32 bis 36, gezeichnet von... In der Geschichte geht es im Prinzip darum, dass SpongeBob einen Freundschaftsschal weben möchte und dort die Abenteuer von Meerjungfrau Mann verewigen möchte. Und Patrick zerstört versehentlich ein Comic-Heft von SpongeBob, und SpongeBob weiß nicht mehr den Ausgang dieses Kampfes. Hat jetzt Meerjungfrau Mann gewonnen oder Vigo? Vigo ist ja so die Entsprechung von Namor, wenn man das so möchte. Also eigentlich ein originärer Atlanta, wohingegen Meerjungfrau Mann ja eigentlich eine menschliche Figur ist, die komplett unrealistischerweise einfach unter Wasser leben kann. Also über Realismus die Einhaltung von physikalischen Gesetzen muss man sich bei SpongeBob ja keine Gedanken machen. Da gibt es ja die großartige Unterhaltung, wo SpongeBob und Patrick einen Fanbrief bekommen, wo die Farbe verschwimmt und SpongeBob sagt, ja, offensichtlich kennt er sich mit den physikalischen Gesetzmäßigkeiten unter Wasser nicht aus. Lass uns den Brief verbrennen. Er ist der magische Schreibstaub. Ja, eben. Mit Kitzelbob. Bitte? Das ist nicht in SpongeBob-Zitaten verfallen, ansonsten wären wir heute nie wieder fertig. Die Geschichte wird wahnsinnig weit aufgeblasen, weil jedes Mal kommt ein neues Element rein. Man arbeitet hier auch ganz klassisch mit Silver Age-Comic-Klischees. Also das auf 5 Hefte auszudehnen. Es sind ja immer auch nur kurze Sequenzen. Das ist keine insgesamt lange Story, sondern hätte man das alles in ein Heft gepackt oder hätte man alle Story-Elemente aneinandergereiht, hätte man vielleicht ein Heft voll bekommen. Aber das ist eben auch der Stil dieser SpongeBob-Hefte. Du hast einfach nicht eine langgezogene Story oder eine aneinanderhängende Story, sondern viele verschiedene Zeichner, die immer wieder kurze Geschichten mit SpongeBob gestalten und ganz eigene Herangehensweisen haben. Und auch Jerry Ordway geht hier einen Weg zusammen mit dem Erfinder von SpongeBob, ich kann mir so schlecht Namen merken, Stephen Hillenburg heißt der, glaube ich. Die beiden teilen sich eben dann auch die Zeichnerarbeit. Ich mache mal ein Heft auf. Genau, hier haben wir im Prinzip die erste Geschichte. Das heißt, du hast also auch einen ständigen, aber gewollten Artshift, wo du also hier wirklich klassische Superheldenzeichnungen hast, auch über mehrere Seiten. In der Vergangenheit hat auch Ramona Freyden schon SpongeBob-Comics gezeichnet. Max, was hat Ramona Freyden nochmal für einen Superhelden gezeichnet? Alter, das weißt du. Immer diese Fragen. Ja, aber das ist doch immer, es ist Plastic Man. Scheiße. Nein, nicht schon wieder Plastic Man. Ich hätte es beinahe gesagt, aber ich hatte Angst, dass ich falsch lag. Ich habe sogar Ramona Freyden's Plastic Man hier im Regal stehen. Nein. Derek Drymon. Wir werden nie wieder einen Plastic Man Comic lesen können. Genau. Derek Drymon, nicht Gary. Ich rede die ganze Zeit von Gary Ordway. Gary ist ja die Schnecke von SpongeBob. Ich meinte Jerry Ordway. Oh. Derek Drymon und Jerry Ordway teilen sich hier. Also ist es nicht Stephen Hillenburg. Der macht ja auch einiges in diesen SpongeBob-Heften. Aber in dem Fall ist es halt eben Derek Drymon, der auch vieles in der Serie macht. Ich find's auch lustig, dass jemand, der Derek Drymon heißt, eine Serie macht, die unter Wasser spielt. Nochmal so ein kleiner lustiger Gag. Es gibt wirklich lustige Ideen hier drin. Beispielsweise das Volk von Vigo spricht zufälligerweise Esperanto, was aber auch dadurch erklärt wird, dass Esperanto zufällig genauso klingt wie die Sprache, die dieses Meeresvolk spricht. Genauso klingt eben. Das heißt, du lernst im Vorbeigehen noch ein bisschen Esperanto, was auch nicht so schlecht ist. Ist so ein bisschen ja Bildungsauftrag, PSA-Style, aber mein Gott. Von der Zeichnung her bekommst du genau das, was du erwartest. Ist natürlich ein Aquaman-Spoof. Das ist ganz klar. Das heißt, du siehst auch mehr Jungfrau Mann auf einem großen Seepferdchen. das Ganze zerläuft sich am Ende der Story extrem. Einfach weil das alles ja am Ende auch nicht wirklich gut aufgelöst wird. Das ist von der Qualität der Story ungefähr so wie eine durchschnittliche Superheldenfolge bei SpongeBob in der Serie, und auch da gibt es gute und schlechte Folgen, die mit Superhelden zu tun haben. Das auf 5 Hefte auszudehnen, wäre vielleicht nicht nötig gewesen. Die SpongeBob-Hefte sind insgesamt aber wahnsinnig gut. Denn es gibt, Travis Nichols, der immer die Hefte gestaltet oder die Geschichten gestaltet, die man auf viele, viele verschiedene Arten lesen kann. Ne, wo man also wirklich eine Entscheidung treffen muss, und je nachdem, wie man sich entscheidet, liest man die Geschichte anders und sie entwickelt sich anders. James Kuchalka schreibt wirklich wahnsinnig lustige Geschichten. Dann hast du immer wieder auch ganz andere Herangehensweisen an, das ist hier in diesem Fall, glaube ich, eine Geschichte von Stephen Hillenburg. Also ganz andere Interpretation von SpongeBob, künstlerisch, und auch, ne, hier ist es Vince DiPorta und ja, viele verschiedene Leute, die also hier wirklich was zu tun haben. Ganz, ganz oft, dass hier James Kuchalka so noch weiter von der Zeichentrick Art, wie die Serie halt gezeichnet ist, kannst du einfach als James Kuchalka kannst du nicht weg sein. Nur die SpongeBob-Hefte sind wahnsinnig gut, und ich bereue es nicht, 5 Hefte davon gekauft zu haben. Im Gegenteil, das ist eine Comicserie. Also wenn ich wirklich noch so ein großer SpongeBob-Fan wäre, wie ich es damals war, als die Serie gestartet ist, vor über 10 Jahren, oder vor 15 Jahren ja sogar. Meine Cousine ist 1999 geboren und genau in dem Jahr ist SpongeBob gestartet. Und auch das ist ihre Lieblingsserie bis heute. Wie gesagt, es läuft sich am Ende ein bisschen, die Witze wiederholen sich teilweise. Am Ende ist es halt doch wieder so ein generischer Meerjungfrau-Mann-Schurke, der dahinter steckt und das Ganze dann auflöst. Und ja, man ist am Prinzip am Anfang der Geschichte, am Ende der Geschichte genauso weit wie am Anfang. Es hat also zu nichts geführt. Und zwischendurch ist es halt sogar noch ein bisschen lame. Dieser Gag mit dem "Das ist das Böse" kommt immer wieder und man denkt eigentlich, okay, komm, lass das, aber ja, mein Gott. Ich bereue nicht, die Hefte gekauft zu haben, lagen jeweils bei $3. Beispielsweise hier das Cover von SpongeBob 33 ist halt genauso aufgebaut wie ein klassisches Silver Age Comic. Hier sind die Charaktere Larry, Squidward, Gary, Jellies, Sandy, also genau wie das Silver Age Comic, wo immer die ganzen Beteiligten vorne auf dem Cover auch drauf waren, gestaltet. Das Cover von SpongeBob 36 ist dafür wahnsinnig creepy, wo also SpongeBob und Patrick so ein bisschen menschlich aussehen. Das ist Uncanny Valley. Das ist wirklich Uncanny Valley, aber das liegt einfach daran, weil eben auch dieser Artshift immer wieder zu sehen ist, wo Meerjungfrau Mann und Vigo halt immer hin und her wechseln zwischen dem Serienlook, also alter Meerjungfrau Mann, junger Meerjungfrau Mann, und dann immer wieder gezeichnet ist von Derek Drymon und wieder gezeichnet von Jerry Ordway. Und diesen gleichen Weg gehen dann in der Geschichte auch SpongeBob und Patrick, dass sie einfach dann irgendwann menschlich aussehen. Und Patrick am Ende sogar noch sagt, oh Mann, wo sind denn meine Ohren? Ich war noch gar nicht mit Popeln fertig. Dafür gibt es aber dann auch wahnsinnig lustige Cover hier mit Plankton vorne drauf. Oder halt SpongeBob, der auf einem Seepferdchen Karussell bereitet, also mehr aus der Serie kommt tatsächlich. Ich habe es nicht bereut, auch wenn die Jerry Ordway-Geschichte insgesamt ja schon auch seine Schwächen hat. Ja, genau. Vom Before Watchmen wollte ich ja immer mal die Serie Molag lesen. Habe ich mir dann ja auch endlich mal die beiden Ausgaben geholt. Gemacht wurde das Heft von J. Michael Straczynski und Eduardo Risso. Halt, ist ein ziemlich bekannter Zeichner. Ja, ich darf dich korrigieren, der heißt J. Michael Strolunski. Strolunski? Ja. Okay, versuche ich mir zu merken. Richtig. Strolunski, Schwirinski und Wie hieß nochmal der andere, den wir eben hatten? Bill Schinkewitsch. Schinkiewicz. We are butchering names today. Ja, und den kennt man halt, den Eduardo Risso aus 100 Bullets zum Beispiel. Das war das von Brian Azzarello, die Serie, ne? Mhm. Genau. Also in der Serie geht es um Edgar William Jacoby, der wird mit missgestalteten Ohren geboren. So Elfenohren, ne? Ja, so spitzen Koboldohren. Und ist das seine ganze Kindheit über so einen Außenseiter, bis er halt anfängt, sich mit Zaubertricks zu beschäftigen. Und lernt auch so ein Mädchen kennen und denkt eigentlich, ja, die steht jetzt auf ihn und er wird von ihr akzeptiert. Aber dann findet er halt heraus, dass sie einen Liebhaber hat und sie sich zusammen mit dem über ihn lustig machen. Und dann bringt er tatsächlich den Liebhaber von ihr um und reist dann aus. Er landet dann irgendwo in Las Vegas oder so und wird dann Bühnenmagier, mhm. hat da aber nicht wirklich Erfolg und fängt dann an, Geschäfte und alles Mögliche auszurauben, halt in so einem Magier-Outfit mit Turban und Gesichtsmaske. Mhm. Ja, später wird er dann der Gegner von den Crimebusters hießen. Ne, Crimebusters hieß der spätere Superhelden-Team. Ja, den Minutemen, genau. Wird dann später ein Gegner von den Minutemen. Aber das ganze Verbrecherleben verliert eigentlich für ihn den Reiz, als Dr. Manhattan auftaucht. Also der erste Superheld mit echten Kräften. Weil er selber setzt ja nur Zaubertricks ein, irgendwelche elektrischen Geräte oder so oder Erfindungen, die er von Wissenschaftlern geklaut hat, um halt Magie zu simulieren. Und Dr. Manhattan kann einmal mit dem Finger schnipsen und er sitzt wieder im Gefängnis. Das ist auch der Punkt, den ich an diesem Watchmen-Universum so unglaublich interessant finde. Das ist auch tatsächlich fast das Einzige, dass du einfach wirklich mit den Minutemen äquivalent zum Golden Age hast. Ne? Also diese verkleideten Ermittler, fast noch Pulp-Helden, ohne Superkräfte, mit so ein paar technischen Gimmicks und eigentlich, ja, du hast ja den ersten Night Owl. Ja. Der praktisch der erste Batman quasi ist. Night Owl ist zwar eigentlich Blue Beetle, haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten, aber der erste Batman war ja auch nichts anderes als ein gewiefter Ermittler. Oder vielleicht noch, ja, wenn du noch weitergehen möchtest. Ein bisschen Wissenschaftler noch. Bisschen so. Wissenschaftler, aber Erfinder. Er hatte auch schon die Gadgets, die wahrscheinlich, die Idee ist wahrscheinlich abgeguckt von Doc Savage, mhm. dem Pulp-Helden. Genau. Der ja auch Erfinder und Wissenschaftler so ein bisschen war. Ja, und Abenteurer. Bis er dann später dieses Kupferwesen wurde. Und dass natürlich dann auch die Gegner dann auf diesem Low-Tech-Level halt waren und guckte den, ja, bis zu einem gewissen Punkt vielleicht sogar noch Captain Cold an, auch wenn es schon der Silver Age Flash war, aber der halt auch nur so eine Eiskanone hatte, ja. Oder der Weather Wizard, ne? Oder vielleicht am ehesten sogar noch der Trickster mit seinen fliegenden Schuhen, ne? Das war der Trickster, ne? Ich glaube ja. Ja, das war der Trickster. Oder eben auch der Joker, der eigentlich auch nichts anderes war als ein Verbrecher-Genie, aber nicht wirklich Superkräfte hatte. Und dass natürlich dann diese Golden Age Minutemen auch eben ja, mit Helden zu tun hatten, die auf diesem Low-Tech-Level waren. Und mit dem Auftreten von Dr. Manhattan / Captain Atom, ne, das ist ja das Äquivalent zu Captain Atom, bekommst du dann natürlich den Einzug des Silver Ages in dieses Universum. Und das fand ich an dieser einen Folge bei Batman The Brave and the Bold so interessant, wo sich der Joker mit dem Reaper zusammengetan hat. Und wo du wirklich feststellst, okay, der Reaper ist einfach ein... Kommt der noch aus dem Golden Age? Ich glaube ja, ne? Kommt auch aus der Marvel-Family, wenn mich nicht alles täuscht, ne? In den Original-Comics trat er, glaube ich, nur in den Joker, in der Joker-Comics-Serie einmal auf. Und in den... in Brave and the Bold haben die ihn dann zum Golden Age Rocken gemacht, ja. Der dann gegen irgendeinen so obskuren Charakter gekämpft hat. Gegen Bulletman. Und Bulletman ist ein originaler, ich meine, es wäre ein Forsted-Charakter noch. Weil er in den JLA, JSA Crossovern auch in diesem RDS Heft auftritt. Aber red du mal über Watchmen weiter, ich suche mal eben das Heft raus. Das ist auf jeden Fall der Bulletman. Ja, und mit der Hilfe von Ozymandias versucht Molek halt dann ein ehrliches Leben zu beginnen und er konvertiert unter anderem auch zum Katholizismus und wird gläubig. Ist ja furchtbar. So, ich hab's, das ist hier in dem Buch, da taucht er also auf. Ich weiß noch, dass es der war. Genau. Hier, schau mal, Bulletman und Bullet Girl. Die kamen aber mit Mr. Scarlet und Pinky. Das war Erde S. Ja, genau, das war die Forster-Erde. Hm. Genau. Also müsste der Reaper, wenn das tatsächlich so sein sollte, dass der, ich rede gerade aus der Mitte des Raumes, guten Tag, wenn der Reaper tatsächlich ein Erzschurke des Bulletman ist, dann kommt auch der Reaper aus dem Forset-Universum. Okay. So. Das heißt, wir haben eine Chance, bin ich gerade gegen die Lego-Tüte getreten, wir haben eine Chance, ihn in Convergence zu sehen. Das würde ja im Prinzip auch passen, weil, was war denn, die Charten Erde war ja auch Erde 4, ne? Ja. Nächste ist ja auch Multiverse. So. Gut, also Eduardo Risso passt sehr gut in dieses Heft. War auch einer der Gründe, wieso ich es unbedingt haben wollte. Mhm. Weil er halt ein super Zeichner ist. Was mir allerdings nicht gefällt, ist, dass er Morek wirklich viel zu monströs darstellt. In Comics sieht er immer noch sehr menschlich aus und hier ist er teilweise wirklich ein Kobold mit seinen riesigen Ohren da. Die Story an sich ist auch spannend. Es endet halt nicht damit, dass Morek halt sein Verbrecherleben aufgibt, sondern damit fängt die Story tatsächlich erst richtig an. Und in der Watchmen-Geschichte hat man ja diese Riesenverschwörung und darauf wird halt nochmal ein ganz anderer Blickwinkel eröffnet, der auch nochmal ein ganz anderes Licht auf die Charaktere wirft. Mhm. Alles in allem hat mir das Heft auch wirklich sehr gut gefallen. Ich finde, Alan Moore hat sich ja immer darüber so sehr beschwert, dass man halt sein Universum hier noch ein bisschen erweitert. Und man muss auch wirklich sagen, das ist nicht wirklich so wie Watchmen so artsy, sondern wirklich Kommerz, ein gewöhnlicher Comic. Aber dadurch wird ja sein Werk nicht schlechter. Deshalb verstehe ich das nicht. Wieso? Er kann ja sein Werk als abgeschlossen bezeichnen und wer will, der liest halt noch diese Before Watchmen Comics. Alan Moore hat relativ komische Ansichten. Ich verstehe manchmal auch die Haltung von ihm nicht. Dass er natürlich sagt, so hey, ich muss diesem ganzen Kapitalismus nicht hinterherrennen, kann ich ein Stück weit verstehen. Nein, wenn er also wirklich sagt, so ja komm, ich habe damit einmal Geld verdient, dann ist das so. Watchmen ist allerdings, wenn man es wirklich anfängt, also es gibt auch in Amerika Klassen, die das Ding von vorne bis hinten auseinandernehmen. Also du kannst Watchmen tatsächlich irgendwo an irgendwelchen auch tatsächlich studieren. Und man kann da eine ganze Menge reinlesen. Ich glaube, wir haben uns mal vor etlicher Zeit diesen Band vorgenommen. Und es gibt dieses eine Heft in der Mitte, das müsste Band 6 oder 7 sein, der so wirklich gespiegelt ist. Erinnerst du dich, als wir da mal gesessen haben, ja, einen Nachmittag, wo du wirklich bis zur Mitte eine Erzählweise hast, die also bis in die Koloration der einzelnen Panels dann gespiegelt ist und auch im Aufbau der Seiten gespiegelt ist. Und da sind also wirklich viele Konzepte drin von Storytelling, von Charakterentwicklung, von ja auch ein Stück weit, wie ist die Story aufgebaut. Ich habe mal in einem Major Spoilers Podcast einen Professor gehört, der auch dann Comics gelehrt hat an der Universität und dann Comic-Klassen gegeben hat, der gesagt hat, Watchmen ist eine in sich geschlossene Welt, die ab dem Ende im Prinzip wieder auf den Anfang Bezug nimmt. So, ein Comic wie Watchmen hat es vorher und hinterher einfach nicht mehr gegeben. Das ist so, das sehe ich auch wirklich ein. Und dass sich Alan Moore dann aufregt und sagt, so, ich habe damit eine in sich geschlossene Welt geschaffen, die eigentlich nicht mehr erweitert werden muss, weil es ist alles, was ihr in Watchmen reininterpretieren könntet, was ihr als vage erachtet, ist in dem Heft drin. Ne? Guckt es euch an, lest es. Ihr müsst es nicht reininterpretieren, es ist ja alles da. Naja, wenn man so möchte, ist es ja im Prinzip wirklich nur noch reine Geldmache, 20 Jahre später dann nochmal drauf zurückzugehen oder 25 Jahre später. Ne? Hm. Vielleicht auch im Nachhalt zum Film. Und dass Alan Moore dann sagt, so, naja, ich möchte eigentlich nicht, dass das fortgeführt wird, weil mein Werk ist abgeschlossen, dass er sagt, ich möchte an Miracle Man kein zweites Mal Geld verdienen. Muss für uns vielleicht als Bullshit wirken, weil man sagt, ja, wieso, jeder möchte doch gerne Geld verdienen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so, hey, nee, ich kann das ein Stück weit, kann ich das nachvollziehen. Ne, weil sein Werk ist einmalig da. Ne, das ist ja so ein bisschen auch der Krux an den Superhelden-Comics, dass man Sachen einfach nicht stehen lassen kann. Sachen müssen immer wieder neu erzählt werden. Und Matthew Peterson sagte das in einer Major-Spoilers-Sendung, da ging es um Charlie Brown und die Peanuts-Comics, die dann weit nach dem Tod von Charles Schulz noch weitergeführt wurden. Und Matthew Peterson sagte wörtlich, things should be allowed to end. Und unter dem Gesichtspunkt, denke ich, kann man Alan Moores Haltung durchaus verstehen. Ja. Ich möchte dann noch das jetzt schon mehrere Monate andauernde Secret Wars-Thema abschließen, einfach um das Ganze einfach mal hinter mich zu bringen. Ich habe nämlich hier noch 3 What-If-Hefte. Ich habe mir jetzt gar nicht die Jahre dazu geschrieben. Kriege das aber noch so grob drauf. Los geht's in den 80er Jahren mit What If the Alien Costume Had Possessed Spider-Man. Das ist im Prinzip nicht wirklich eine Fortsetzung von Secret Wars, sondern eigentlich eine andere Art, die Geschichte um Venom zu erzählen. Also was wäre passiert, wenn Reed Richards es nicht geschafft hätte, Spider-Man von diesem schwarzen Kostüm zu trennen. Ja, diese What-Ifs sind eigentlich immer so ein bisschen... Es gibt einen definitiven Unterschied zwischen den What-Ifs und den Elseworlds, weil die Elseworlds die Superhelden immer in ein komplett anderes Setting verschlagen. Beispielsweise Superman in Russland, Batman im 19. Jahrhundert und What-Ifs eigentlich nur hingehen und sagen, was wäre, wenn ein Detail anders gewesen wäre in dieser Situation? Und was wäre also passiert, wenn Reed Richards nicht in der Lage gewesen wäre, Spider-Man von diesem schwarzen Kostüm zu trennen und wenn er sich weiter selbstständig gemacht hätte? Wenn man mal sehen möchte, wie der Hulk mit dem Venom-Kostüm aussieht, wie Thor mit dem Venom-Kostüm aussieht, dann sollte man sich dieses Heft mal geben. Es ist schweinewahnsinnig. Diese What-If-Geschichten haben eigentlich meistens damit geendet, dass alle Superhelden unter Schmerzen schreien, großartig gestorben sind und die ganze Welt geht unter. Und das ist hier also tatsächlich auch der Fall. Es ist total apokalyptisch am Ende. Das Thema Venom und was wäre passiert, wenn er was anderes gemacht hätte, als er tatsächlich gemacht hat, geht dann weiter in What If Venom had possessed Deadpool. Was wäre passiert, wenn Deadpool mit dem Symbionten in Berührung gekommen wäre? Deadpool ist ja ein Charakter, der kommt aus den 90er Jahren. Der war also zur Zeit, als Spider-Man dieses Kostüm bekommen hat, noch gar nicht unterwegs. Dieses Comic versetzt Deadpool aber in die 80er Jahre, ungefähr zur Zeit von Secret Wars. Deadpool bekommt von Galactus den Auftrag, den Beyonder zu zerstören, weil der Beyonder dafür gesorgt hat, der Beyonder hat den Hintern von Galactus in MODOK verwandelt. Das was? Ich sag's nochmal. Der Beyonder hat den Hintern von Galactus in MODOK verwandelt. Und du siehst, um nochmal Bezug zu Anfang der Sendung zu nehmen, siehst du halt wirklich Galactus zusammen mit Nova, also Frankie Ray, da in dem Raumschiff stehen und sagt, du musst den Beyonder jetzt killen, weil der hat meinen Hintern in MODOK verwandelt. Ich zeig dir nach der Sendung, zeige ich dir das Comic-Heft. Es sieht wahnsinnig spaßig aus. Deadpool wanzt sich dann an den Beyonder dran, fängt an, mit ihm so ein bisschen Party zu feiern. Das kommt also genau aus dieser Storyline. Der Beyonder war ja total hedonistisch und hat einfach nur noch angefangen, Party zu machen. Kurz darauf greift Spider-Man ein, eben in seinem schwarzen Kostüm. Und durch den Wunsch von Deadpool, dieses schwarze Kostüm zu haben, bekommt Deadpool dann tatsächlich diesen Symbionten. Der Beyonder sagt, und zack, hat Deadpool diesen Symbionten. Und dann sagt Deadpool, ach cool, guck mal, du hast so schöne, wunderbare Hasselhoff-Haare. Gib mir doch mal deine curly Haare. Und dann hat er plötzlich die gleichen Locken auf dem Kopf wie der Beyonder. Ist total schweinelustig. Genau wie jedes andere What-If-Heft wird auch dieses What-If von Watcher moderiert. Da kommt dann immer rein und sagt, oh, ich bin der Watcher und ich beobachte alle möglichen Universen und alle möglichen Timelines und jede Entscheidung und bla bla bla bla bla. Und der Watcher sagt dann die denkwürdigen Worte, with great power comes great response to party. Und genau das ist das, was in diesem Heft passiert. Viele Sachen, die in der normalen Marvel-Kontinuität passiert wären, sind hier nicht passiert. Das heißt, du siehst irgendwann Ende der 80er Jahre Deadpool mit diesem Venom-Outfit, den Beyonder und einen komplett besoffenen Tony Stark in der Gasse sitzen. Der natürlich nicht nüchtern geworden ist, weil er hat 3 Jahre lang durchgefeiert. Nein. Das Einzige, was er behalten hat, ist eine von diesen Iron-Man-Handschuhen, weil ihn das an früher erinnert. Und die beiden sitzen da und machen Party. Es ist also wirklich, es ist schweinelustig. Das Ganze geht dann in die 90er Jahre. Inzwischen gibt es Secret Wars 13. Das Ganze geht auch so ein bisschen auf diesen Fortsetzungswahn dieser Events drauf ein. Das Ganze endet dann in so einer Talkshow, wo dann der Beyonder sitzt und inzwischen... beziehungsweise der Beyonder sitzt da und muss sich halt verantworten für das, was er getan hat. Deadpool in seinem Venom-Kostüm sitzt dann da. Seine Haare, curly, haben sich dann mittlerweile selbstständig gemacht, haben eine Frau mit riesigen Brüsten befallen. Es wird immer, immer schlimmer und ist total abgedreht und unheimlich lustig. Es ist eines der besten Deadpool-Comics, was ich jemals in meinem Leben gelesen habe. Ohne Scheiß. Es ist total absurd. Ist ein super Spoof auf Secret Wars 2 vor allem, weil der Beyonder da nochmal komplett durch den Kakao gezogen wird. Und auch so dieses Venom hat jetzt dem befallen und Venom ist dieses, die Haare vom Beyonder, ja, diese David Hasselhoff-Locken, die werden da komplett durch den Kakao gezogen, einfach weil sie irgendwann ein ganz eigenes Bewusstsein entwickeln. Ich könnte mich jetzt noch totlachen. Ja, und das Ganze hat noch ein ziemlich lustiges Ende. Wieder, es ist, genau, packt dir am Kopf, es ist wirklich schlimm. Aber es macht unheimlich viel Spaß. Eine ganz andere Herangehensweise ist ein Heft, was den einfachen Titel What If Secret Wars hält. Und das ist die Geschichte, was wäre passiert, wenn Dr. Doom die Kräfte des Beyonders einfach behalten hätte. Das heißt, was wäre, wenn Captain America nicht in der Lage gewesen wäre, die Kräfte des Beyonders von Dr. Doom zu trennen? Man sieht also im Prinzip die ganze, also die originale Origin von Dr. Doom, seine Mutter ist getötet worden, er versucht den Geist seiner Mutter zurückzuholen, wird dann während dieses Versuchs von Reed Richards gestört, verliert sein Gesicht, geht in dieses Kloster, dann sieht man, wie in den Folgejahren erst die Fantastic Four, dann ich glaube Spider-Man und danach die X-Men in Latveria einfallen, Sachen, die ja auch in der Kontinuität so passiert sind, sieht man dann. Und dann auf das Ganze relativ komprimiert auf den ersten 4-5 Seiten, wo man einfach sieht, okay, wo kommt Dr. Doom überhaupt her und was sind seine Motivationen? Und man fängt auch so ein bisschen an zu verstehen, woher dieser Groll kommt in diesem Charakter. Und dann kommt es tatsächlich zu dieser denkwürdigen Szene, wo Dr. Doom die Kräfte des Beyonders übernimmt. Er behält diese Kräfte. Was er dann macht, ist hinzugehen und kehrt zurück auf die Erde und fängt an, Frieden auf der Erde zu stiften. Löst die Probleme wie Welthunger, alle Energieprobleme, indem er einfach eine kleine Batterie schafft, die unendlich viel Strom hervorruft. Sue Storm, die ja, wie wir wissen, oder Sue Richards, je nachdem, die wir ja wissen, während Secret Wars auf der Erde geblieben ist, weil sie hochschwanger war, mit Valeria, das Thema hatten wir letztes Mal, vor zwei Sendungen, steht dann eben hochschwanger vor den restlichen übergebliebenen Avengers und oder Superhelden und schwört dann eben alle auf gegen Dr. Doom an und Dr. Doom besiegt die. Tony Stark hier nochmal wieder zu sehen, hoch betrunken, der war ja auch nicht mit auf Battleworld, war ja zu der Zeit war ja Jim Rhodes Iron Man, tritt dann nochmal ein letztes Mal gegen Dr. Doom an und verliert diesen Kampf auch tatsächlich großartig und Dr. Doom schafft es tatsächlich einfach wirklich zu einem Gott zu werden, also das Ziel, was er eigentlich immer erreichen wollte. Zieht dann los, stellt den Gardener, stellt den Champion, das sind zwei kosmische Entitäten, besiegt diese beiden kosmischen Entitäten, weil das, also der Gardener ist im Prinzip Gott, so ein großer, alter, zauseliger Typ mit Bart, und der Champion ist so eine Art, also stell dir Omeg vor, nur mit einem anderen Color-Setting, ne? Ja. Also für einen DC-Leser Omeg, nur halt mit einem anderen Color-Setting, nennt sich selber der Champion, er stellt diese beiden Charaktere, killt die, wirft auch mit diesem Kamm. Auch mit diesem Kamm, tatsächlich. Und räumt sie aus dem Weg. Und als letzte Hürde beseitigt er noch die Celestials, diese großen Roboter-ähnlichen. Da gab es jetzt ja einen in Guardians of the Galaxy zu sehen, einen davon. Diese großen kosmischen Entitäten, diese Wächter des Universums, muss man ja fast schon sagen, besiegt die noch. Dieser Kampf dauert 400 Jahre. Allein dieser Epos in diesem Comic ist wahnsinnig. Und leider wirft dieser Kampf auch die Erde aus ihrer Umlaufbahn. Und Dr. Doom, also ich gebe jetzt einfach mal das Ende weg. Dr. Doom opfert seine Kräfte komplett, um die Erde wieder richtig herzustellen. Das Ganze ist ein wahnsinniger Epos. Dr. Doom, also dieser Victor von Doom, wird einfach wahnsinnig toll dargestellt. Ist genau das Gegenteil von What If Venom Had Possessed Deadpool. Also wirklich 180 Grad das Gegenteil. Ist ein wahnsinniges aufgebauschtes, kosmisches Epos und wird einfach wirklich... Ich glaube, wer diesen Comic liest, wird verstehen, warum Dr. Doom eigentlich nicht wirklich ein Bösewicht ist, sondern einfach nur ein fehlgeleitetes Genie, ne, der einfach nicht weiß, wo er hin möchte. Dr. Doom hat in einem aktuellen Fantastic Four Comic übrigens neulich nochmal den Molecule Man. Nee, gar nicht, das war nicht bei den Fantastic Four, sondern bei den Avengers. Dr. Doom hat aktuell den Molecule Man bei sich im Haus, sitzt da im Keller. Und ich bin mal gespannt, wie das nächstes Jahr dann in Secret Wars weitergeht, weil der Molecule Man ja auch in Secret Wars eine wichtige Person war im Original Secret Wars und bin mal gespannt. Also ich freue mich da wirklich sehr drauf auf das nächste Jahr, wie Secret Wars da weitergeht. Das waren so die drei What-Ifs zu Secret Wars, die ich so mein eigen nennen darf. Sind auf jeden Fall ziemlich coole Hefte. What If Secret Wars stammt, glaube ich, aus 2009. Hat im Backup noch eine Geschichte. What If The Runaways Became The Young Avengers? Oh. Ist ein bisschen abgefahren. War eine fünfteilige Serie, die damals in dieser What-If-Reihe wohl immer in den Backups drin war. Und ja, What If The Runaways Became The Young Avengers ist halt, weiß ich nicht, wenn man Nico in der Rolle von Wiccan sehen möchte, ist ganz interessant. Mhm. Gut. Dann mache ich zum Abschluss nochmal Nemo Heart of Ice. Niemals, ist schon wieder Alan Moore. Ja, von Alan Moore und Kevin O'Neill. Das klassische League of Extraordinary. League of Extraordinary. Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Ja. Thema. Das, Team. Ja. Die genau. haben das immer gezeichnet, der, ne? Der Autor und der Zeichner. Der Originalautor und der Originalzeichner. Die Story spielt 1925. Jenny Dakar, die Tochter von Captain Nemo, halt den Kapitän der Nautilus, ist gelangweilt von dem Leben als Piratin und will die Antarktis-Expedition, an der ihr Vater gescheitert ist, durchführen. Mhm. Allerdings überfällt sie zuvor in New York Charles Foster Kane, halt aus Citizen Kane, der gerade den Gastgeber für die unsterbliche ägyptische Königin Aisha spielt. Aisha, oder Aisha, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt sie in den Besitz des Schatzes dieser Königin und Charles Foster Kane fühlt sich natürlich sofort verpflichtet, den Schatz zurückzuerobern und hetzt Jenny Dakar, so ein Team aus amerikanischen Abenteurern, die alle damals ihre eigene Novelle hatten, halt hinterher auf ihrer großen Antarktis-Expedition. Wenn Citizen Kane im Eis unterwegs ist, hat er auch seinen Rosebud dabei. Ups, Spoiler! Nee, er selber geht gar nicht auf die Jagd, sondern so. Nur diese Abenteurer, die er dann anheuert, um Jenny Dakar zu jagen. Gibt er ihnen denn seinen Rosebud mit? Ups, Spoiler! Nein, kein Rosebud. Oh. Dafür irgendwelche anderen tollen Gadgets und motorisierten Schlitten. Da gibt's alles für mich abgefahren. Gibt's eine großartige Spoof-Folge in der Serie namens Newton. Kennst du Newton noch? Mit dem diesem blauen, ja. Da gibt's eine Citizen Kane Verarsche-Folge, wo der Junge unbedingt ein Fahrrad namens Rosebud haben möchte. Ich liebe diese Serie. Newton, er ist unmöglich. Also ich liebe den Zeichenstil von Kevin O'Neill. Er ist sehr detailliert, gezeichnet mit sehr feinen Linien. Und obwohl er halt immer sehr bunte Farben verwendet, ist der Comic gleichzeitig, wenn er es wirklich sein soll, auch unglaublich düster und gruselig. Und tatsächlich später in dem Heft wird das immer zu einer stärkeren Anspielung auf H.P. Lovecrafts Mountain of Madness und du hast kosmischen Horror, was halt wirklich sehr viel Spaß macht. Und selbst wenn du die ganzen Anspielungen in diesem Heft auf Literatur nicht verstehst, hast du immer noch eine sehr gute Action- und Horrorgeschichte. Deshalb kann ich diesen Comic wirklich wirklich empfehlen. Also ich werde mit diesen Liga der außergewöhnlichen Ordinary Gentlemans einfach nicht warm. Wir hatten, glaube ich, Roses of Berlin hatten wir auch schon mal gelesen. Ja, das ist ja der die vorgeschichte Nachfolge oder irgendwie sowas. Das Nachfolgeheft. Das wolltest du vielleicht auch nochmal einer nächsten Sendung über besprechen, da kann ich da auch was zu sagen. Ich werde damit nicht warm. Leih mir das bitte mal bei Zeiten aus. Ich würde mir das gerne mal durchlesen, ob ich einfach wirklich da die gleiche Meinung habe, weil ich komme in dieses Universum halt wirklich nicht rein. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich lese gerne Comics von Alan Moore, also dieses Superman Swamp Thing Comic von Man Who Has Everything. War das das? Swamp Thing, das war das mit Mongo. Das war auch von Alan Moore. Ja, das war die Geschichte mit Mongul. Genau, aber es gab noch diese andere mit Swamp Thing, wo Superman von diesem Pflanzenvirus mehr oder weniger befallen wird. Mhm. Und Swamp Thing muss ihn retten. Das wird eines der größten Superman Swamp Thing Comics oder was auch immer, was ich jemals gelesen habe. Macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Und auch dieses For the Man Who Has Everything ist auch wahnsinnig gut. Wurde ja auch in der Superman Zeichentrickserie relativ gut umgesetzt. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet diese League of Extraordinary Gentlemen Welt für mich nichts ist. Vielleicht, weil es größtenteils, ich sage nicht nur, weil es gibt auch spätere Geschichten, wo Harry Potter verarscht wird und James Bond, da haben wir auch schon drüber gesprochen, aber weil es eben größtenteils klassische Public Domain Charaktere sind, wie Quatermain oder Dracula, wahrscheinlich demnächst auch Sherlock Holmes, weil der ist jetzt auch Public Domain. Sherlock Holmes war schon längst im League of Ordinary Gentlemen Universum. Ja? Gleich im ersten Volume. Aber ich will nicht spoilern. Ja, ich kann nichts dazu sagen. Ich habe bloß einen Film gesehen und der soll ja gar nicht so viel damit zu tun haben. Jetzt mal eben Spoilerwarnung. Der Schurke im ersten Band von League of Extraordinary Gentlemen, ich kann es jetzt auch nicht aussprechen. Ha, Virus! Ist Professor Moriarty, der gegen Fu Manchu einen Bandenkrieg führt. Ich liebe es. Dr. Fu Manchu gegen Professor Moriarty liefern sich einen Bandenkrieg mit Luftschiffen. Das heißt aber... In London. Ja, Luftschiffe, da haben wir schon wieder. Da haben wir, Dr. Fu Manchu ist auch der Vater von Shang-Chi aus dem Marvel-Universum. So, das heißt, er spielt in Kontinuität was? Nein, nicht wirklich. Nein, der wird auch nicht Dr. Fu Manchu genannt zu der Zeit. War wirklich in Amerika oder so, nicht in der Public Domain. Er wird da, glaube ich, nur der Doktor genannt oder der Teufelsdoktor. Der Doktor. Ja. Der Doktor. Dr. Hook hat auch irgendwo mal einen Gastauftritt in der Serie. Und Jerry Cornelius doch auch irgendwie, ne? Ja, muss ja. Weil das ist ja alles diese sehr britischen Charaktere. Richtig. So, und dann fragt man sich, warum ich mit dem Scheiß nicht warm werde. Weil das total strange und ich gucke auch länger kein Doctor Who mehr. Also, ich liebe es, wie strange dieses League of Extraordinary Gentlemen Universum ist. Also ich hab der einzige Aspekt, den ich in Roses of Berlin, ich nehme das einfach mal jetzt vorweg, wirklich gut fand, war diese erste Sequenz mit den wie der große Diktator, Charlie Chaplin. Adenoid Hinkel oder so. Hinkel, genau. Ja. In dieser Bezug auf den großen Diktator von Charlie Chaplin, den fand ich ganz lustig. Und dass es tatsächlich irgendwie geschafft wurde, diese Nazis auch tatsächlich halbwegs Deutsch sprechen zu lassen. Ja. Das wurde ja auch nicht übersetzt, sondern es war wirklich halbwegs vernünftiges Deutsch. Und das in einem US-Comic zu sehen, war schon ganz spannend. Gut, das soll es aber dazu erstmal gewesen sein. Keith Giffens, Infinity Man and the Forever People. Ist eine Serie, die läuft jetzt schon relativ lange, zum aktuellen Zeitpunkt jetzt schon seit lange. Ist im Prinzip Keith Giffens Neuerfindung von Jack Kirbys klassischen Forever People Comics. Ich will jetzt gar nicht so großartig viele Worte verlieren, weil wirklich begeistert bin ich von der Serie nicht. Ich habe hier die ersten 5 Hefte, das heißt die 4 regulären Hefte zum Aufnahmezeitpunkt aus der Hauptserie und auch das Futures End Heft. Wo ich das Cover wirklich wahnsinnig cool finde. Und auch, du sagst ja immer, Covers don't lie. Und in dem Fall ist es definitiv nicht so, weil das Cover definitiv auch mit dem Inhalt was zu tun hat. Ja. Kannst du was sehen? Mhm. Wir haben es ja beide auch gelesen. Ja, das ist so gruselig. Es ist aber auch typisch für, also das sind auch Dinge, die durchaus mal in Jack Kirbys Originalcomics vorkamen. Also man sieht hier im Prinzip Beautiful Dreamer, wie sie schläft. Und Mark Moonrider kommt als Skelett und einmal so als Geistwesen auf sie zugeflogen. Halt eben mit diesem Wackelcover. Ich finde da diese Wackelcover bei Futures End und damals in Villains Once, es ist ein Gimmick. So wie damals bei Marvel, diese 3D-Hologramm-Cover, aber mein Gott, es ist lustig. Ich habe Spaß daran. Die Geschichte ist im Prinzip, dass diese Forever People, also eine junge Truppe von ja, New Gods in der Ausbildung, so muss man das sagen, halt eben von New Genesis fliehen und halt eben zu Big Bear Reisen, der auf der Erde einen Stützpunkt gemacht hat, aufgeschlagen hat. Das war, was ich gesucht habe. Der hat dort ein World Surveillance System namens, ich glaube, es heißt tatsächlich Kirby, aufgemacht, um halt die Welt so ein bisschen zu beobachten und halt Notfälle zu melden. Naja, die Forever People werden zu so einer Art Sondereinsatztruppe. Irgendwann greift Mantis, halt dieses Insektenwesen von Apocalypse, ja, weiß ich nicht, ein Getreidelager irgendwo im Nahen Osten an und die Forever People schreiten ein. Und das wird so der erste Einsatz und irgendwann gibt es dann natürlich diesen Moment, wo die Forever People Tahu schreien und der Infinity Man greift dann ein. Es ist so ein bisschen Captain Planet-Style. Ich glaube, Captain Planet ist auch deutlich von den Forever People damals inspiriert worden. Das war nochmal das eine Element. Liebe! Ja, genau. Liebe! Ich hab Liebe! Ich liebe diese Figur. War das beim Nostalgia Critic oder bei Link Kara? Ich weiß gar nicht mehr. Wer hatte das? Das muss bei Link Kara gewesen sein. Bist du sicher? Weil ich meine, dass der Nostalgia Critic sich eine Folge angeguckt hat. Und dann gab es auf jeden Fall diesen Charakter aus Captain Planet, dann eben auch in diesem genervten Typen mit dem Ring. So großartig. Jedenfalls, das ist so die Story von den Forever People in a Nutshell. Was in den ersten drei Heften ganz schlimm auffällt, ist Folgendes. Das erste Heft ist noch gezeichnet von Keith Giffen. Ich mag es, wenn Keith Giffen zeichnet. Ich liebe es, wenn Keith Giffen zeichnet. Das Cover ist noch von ihm. Das kann man auch sehen. Also auch wenn Keith Giffen damals ich hab kaum Legion of Superheroes gelesen, aber ich habe es immer dann gerne gelesen, wenn es auch von Keith Giffen gezeichnet worden ist. Und er hat einen sehr speziellen Stil, wenn er dann auch geinkt wird von Scott Koblish, ist für mich alles super. Das hat man genau ein Heft lang. Danach ist es gezeichnet von Tom Grummett. Tom Grummett ist ein großartiger Zeichner. Er hat etliche Hefte gezeichnet von Superboy in den 90er Jahren. Ich liebe ihn. Dann hat man das dritte Heft, ist es gezeichnet von Jim Starlin. Und man dann so manchmal denkt, ja, warum ist es der dritte Zeichner? Das vierte Heft, Future's End, ist gezeichnet von Philip Tan. Und dann, vier Hefte lang hat man ewig ein Artshift und es definiert sich überhaupt nicht. Die Cover sind dann irgendwann, was man auch sieht, von Howard Porter, der inzwischen, ja, so in der New 52, muss man ja sagen, einen wirklich sehr soliden Job macht. Also Justice League 3000 hat mir optisch dann auch zuletzt noch sehr gut gefallen. Also die Howard Porter Cover sind großartig. Auch das Cover hier zu Heft 4 mit Batcow vorne drauf. ganz, ganz toll. Tatsächlich ist es Heft 4 dann auch erst, was auch wieder dann von Keith Giffen und Scott Koblish gezeichnet ist. Die ersten vier Hefte ewig mit einem Artshift. Jim Starlin ist auch kein schlechter Zeichner, muss man einfach mal sagen. Ich meine, er ist ein besserer Autor, als er Zeichner ist. Aber auch das kann man sich angucken, auch wenn seine Gesichter manchmal ein bisschen matschig sind. Das Heft von Philip Tan, dieses Future's End Heft, ist einfach nur purer Sex. Das ist Hammer. Ich liebe dieses Heft. Es ist optisch genial. Das Heft von Tom Grummett ist auch unheimlich cool. Aber ich möchte einfach wirklich eine kontinuierliche Zeichnung haben von einem Zeichner. Und das kriegt dieses Heft, die ersten vier Hefte, wirklich nicht hin. Ich habe da Verständnis für, weil Keith Giffen ja aktuell sehr stark eingebunden ist durch die ganzen Weekly, seine eigenen Serien, die er noch zu schreiben hat. Er schreibt ja auch zusammen mit Howard Porter, macht er ja noch Justice League 3000. Da ist auch JM DeMatteis noch sehr stark mit involviert. Also Justice League International 3000, muss man ja inzwischen sagen, weil das Roster ja immer weiter dahingehend entwickelt wird. Von der Story her bekommt es ein Stück weit ja, sehr sphärische Anwandlungen. Am Ende von Heft 4 geht das Ganze auch auf diesen Godhead-Event von Green Lantern ein, weil dann durch ein Ereignis in Red Lanterns kriegt Guy Gardner einen Hass auf die New Gods und greift dann einfach die Forever People an. Das siehst du auch hier am Ende des Heftes. Ich mach das mal eben auf. Rastet also Guy Gardner komplett aus. Und wenn du mal Guy Gardner gezeichnet von Keith Giffen sehen möchtest, das ist hammerlustig. Sieht cool aus. Ich finde, das sieht wirklich gut aus. Ich liebe Keith Giffen als Zeichner. Also wirklich. Na, hier noch eine Werbung für Harley Quinn, für das Annual. Das war ein Scratch and Sniff Heft. Das hätte ich gerne in Print gelesen, weil man da Harley Quinns Chipsmundgeruch auch anschnuppern kann. Ich mag Keith Giffen als Zeichner fast noch lieber als... Ach, guck mal, du Gotham. Ja, Gotham. Ja, natürlich. fast noch lieber als Autor. Und Arrow. Arrow und... Stuff. Stuff. Stuff. Und hier ist Jason Momoa. der aussieht wie Aquaman aus den 90ern. Nein, in der Werbeanzeigung für irgendeine Convention. Oh, Mike Tyson's Mysteries. Was? Auf Adults. Mike Tyson hat seine eigene Zeichentrickserie auf Adult Swim? Wieso hast du das noch nicht geguckt? Weiß ich nicht, ich ertrage Adult Swim nicht mehr. Ich hab selber noch nicht geguckt, aber wieso hast du das nicht geguckt? Erinnerst du dich damals an die alte Mr. T-Zeichentrickserie? Ich weiß, was Adult Swim ist und ich weiß auch den Ansatz. Wahrscheinlich ist das genauso ein Spoof aus so einer alten Mr. T-Zeichentrickserie. Also wenn man sich an die alte Mr. T-Zeichentrickserie erinnert oder an die alte MC Hammer-Zeichentrickserie. Ah, es hatte auch seine eigene Serie. Kennst du das nicht mehr? Nein, das lief zu meiner Zeit nicht. Nein, wirklich nicht. Nein. Na Gott, deine Kindheit war schön. Meine war furchtbar. Meine war geprägt von Mr. T. Und Mr. T war der Betreuer einer kompletten Mädchen-Leichtathletik-Mannschaft. Was? Das ist total wahnsinnig. Und die haben dann so Scooby-Doo mysteriöse Detektivfälle. Das ist total schlimm. Oh, ich glaube, das habe ich mal irgendwann mal auf YouTube gesehen. Ja, ich habe es im Fernsehen gesehen. Oh. Und am Ende kam dann Mr. T immer noch so als echter Mensch rein und sagte, Kinder, nach dem aufs Klo gehen immer die Spülung betätigen. Weil ich bin Mr. T und wenn ihr das nicht macht, hau ich eins aus dem Maul. Irgendwie sowas. Ganz schlimm. Kinder, wenn ihr euren Hamster überfahren habt, immer die Reste von der Straße kratzen. Get the picture? The friends you already got might not be all the friends you ever need. And when you keep new people out, just because they're new to you, you're only cheating yourself. That's what Robin, Jeff, and Kim found out. So don't you ever write nobody off just because he's the new kid on the block. You never know what you might be missing till you get to know them. So take it from me, Mr. T. Um auf die Serie zurückzukommen, Infinity Man and the Forever People. Bei OMAC hat das Team, also wirklich das gleiche Team, Dan DeDio, Keith Giffen, Scott Koblish, damals versucht, OMAC ungefähr so umzusetzen, wie es in den 70ern von Jack Kirby auch gemeint war. Das ist kolossal in die Hose gegangen, weil man einen Comic produziert hat, der im Prinzip ja ein Hulk-Comic war. Jemand verwandelt sich gegen seinen Willen immer wieder in irgendwas, was er nicht sein möchte, und hat das Ganze dann versucht, in einer Art 70er-Jahre-Flair zu erzählen. Was man bei Infinity Man and the Forever People versucht hat, war ein Superhelden-Comic mit einem 70er-Jahre Konzept zu erzählen. Also man wirklich ein modernes Superhelden-Comic zu erzählen, aber mit Motiven aus den 70er-Jahren. Das scheitert genauso. Oh. Hier hätte man es tatsächlich so machen müssen wie bei OMAC, und bei OMAC hätte man es so machen müssen wie hier. Also komplett andersrum. Hm. Was ganz interessant ist, ist die Verbindung tatsächlich zu Godhead, weil die Anti-Life-Equation irgendwann anfängt, Beautiful Dreamer zu, sie heißt ja auch Dreamer Beautiful, weiß der Geier warum, zu kontaktieren. Big Bear wird zu einem Wesen von Apocalypse gemacht, hat genauso dieses Zwiegesicht wie Orion. Nur ganz ehrlich, wenn ich einen Charakter einführe wie Orion, dann nehme ich doch bitte Orion und nicht irgendwie Big Bear, der einfach überhaupt kein... Ja, vor allen Dingen Big Bear war sonst eigentlich relativ intelligent und besonnen. Und der ruhende Pol in der Gruppe, der immer wieder gesagt hat, so Leute, fahrt zurück. Und hier ist der genauso wie Orion damals in der Justice League von Grant Morrison. So dieser sabbernde Hund, dieser Dog of War, das ist hier Big Bear tatsächlich. Ein Charakter, der mir sehr gut gefällt, ist Serafina, also die weibliche Version von Zerifan, obwohl ich diese Namensverhunzung eigentlich bescheuert finde, weil der Charakter hieß damals Zerifan, weil die Figur Fan war von Serien, also Fan of Serials oder irgendwie sowas, und hier wurde Serafina aus ihm gemacht, und sie ist die kleine Schwester von Viking the Black, der Gott sei Dank so nicht mehr heißt, sondern einfach nur noch Viking. Sie ist die kleine Schwester, die hat auch einen anderen Zunamen, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Sie ist die kleine Schwester davon. Ich find's toll, einen zweiten weiblichen Charakter neben Dreamer Beautiful zu haben. Ihr Temperament ist ganz großartig. Sie hat irgendwelche Strahlenkräfte oder irgendwie sowas. Aber mein Gott, ist vollkommen okay. Naja, und im vierten Heft treffen die Charaktere hier auf. Batcow ist ja auch nicht schlecht. Ich werde es weiterlesen, weil ich sehen möchte, wohin die Serie geht. Keith Giffen macht einen soliden Job. Jetzt wurde er auch wieder selber zeichnet. Ich meine auch, dass er zwischendurch mal erzählt hat, er wäre krank gewesen, aber man weiß es auch nicht wirklich. Auf jeden Fall diese drei Hefte oder vier Hefte dazwischen von vier verschiedenen Zeichnern. Naja, gut. Man weiß es nicht. Bleibt ein bisschen hinter seinen Erwartungen zurück, die Serie, aber insgesamt ist es noch gut genug, dass ich dafür Geld ausgeben möchte. Das waren unsere Reviews heute. Bisschen viel heute, aber naja, gut. Naja. Ein bisschen ausführlich. Okay, you know what I love about vagina? Dear Princess Celestia, vagina Das war jetzt das Jahr 2014 für Nerd Night Night. Ihr werdet in wenigen Tagen noch ein Weihnachtsspecial hören. Max, worum geht es in diesem Weihnachtsspecial? Ja, in dem Weihnachtsspecial geht es um Dr. Seuss. Richtig. Wir gucken uns, was ganz interessant ist, dieses Jahr zwei klassische Dr. Seuss Cartoons an, auf der einen Art, nämlich die klassischen Cartoons von Chuck Jones. Einmal der Grinch mit dem klassischen Lied von Tony the Tiger. Was? Nein. Ja, es ist tatsächlich der gleiche Synchronsprecher wie Tony the Tiger. Ja. Und dir! Von diesem Cornflakes Tiger. Der dieses unglaublich wichtige Lied You're a Mean One, Mr. Grinch, in dem Film singt. Und dann dazu auch den die Neuverfilmung mit Jim Carrey, die ich, glaube ich, einmal ganz gesehen habe. Oh. Du gar nicht, oder? Ich glaube, ich habe da irgendwann mal, als ich ein bisschen jünger war, mal reingeguckt, aber mir war das dann doch zu strange und zu eklig. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Und dann, um das Programm noch mal ein bisschen voll zu machen, auch den Original-Cartoon von Chuck Jones zu Horton hört ein Who. Und auch da die Neuverfilmung in der deutschen Version, beziehungsweise in der amerikanischen Version von mit Steve Carell. Und ich glaube auch Jim Carrey spielt, glaube ich, Steve Carell spricht, glaube ich, Horton. Und Jim Carrey spielt einen von diesen Who's. Ich bin mir gerade unsicher. Ich meine, es wäre auch Jim Carrey in dem Film. Im Deutschen ist es, glaube ich, unter anderem Christoph Maria Herbst, der, ich glaube, Horton spricht. Aber da gucken wir uns den Animationsfilm an. Freu dich auf Katie. Du wirst Katie kennenlernen in der Neuverfilmung von Horton hört ein Who. Okay. Kennst du Katie? Wer ist Katie? Das klären wir dann, zu Weihnachten. Wer ist Katie? Im Januar machen wir eine Kreativpause, weil wir noch nicht so ganz genau wissen, wie es im Jahre 2015 mit 900 weitergeht. Ihr könnt euch aber auch noch auf ein bisschen Programm freuen. Zum Beispiel wird im Januar auch der am längsten sich in Produktion befindende Nerd-Podcast endlich veröffentlicht, den wir, ich glaube, Silvester 2013 angefangen haben zu produzieren. Oh, ja. Der wird im Januar wohl endlich veröffentlicht werden und freut euch da auf eine 2-Stunden-Sendung, wo wir ja einige französische Produktionen nochmal im Detail auseinandernehmen. Ist eine schöne Sendung geworden, wie ich finde. Ansonsten könnt ihr euch auch im Jahre 2015 noch auf einige Sendungen freuen. Wir haben noch die Sendung zu Robin Rises offen. Mhm. Dann wird es eine Sendung geben zu Multiversity von Fall. Grant Morrison, ja. Was ja noch mitten im Laufen ist. Da wollten wir also wirklich erst dann drüber sprechen, wenn ich alle Einzelhefte hier wirklich liegen habe, weil Multiversity ist nichts, was man in einem Trade Paperback lesen möchte. Das kann ich jetzt einfach schon nach 3 Heften oder 3, 4 Heften, die raus sind, einfach wirklich nochmal vorneweg rausgeben. Das ist nichts, was man in einem Trade Paperback lesen sollte. Das muss man als Einzelhefte lesen. Deswegen warten wir auch wirklich, bis alles raus ist, das Gesamtkunstwerk Multiversity, was jetzt seit so vielen Jahren auch angekündigt war. Im Prinzip mit der Final Crisis ja angekündigt wurde. Jetzt auch endlich erscheint. Das gucken wir uns in der eigenen Sendung an. Und auch über Convergence und Secret Wars im nächsten Jahr werden wir ausführlich sprechen tun. Jo. Max, möchtest du nochmal so das Jahr 2014 Revue passieren lassen, so in Comic Terms? War es ein gutes Jahr? War es ein schlechtes Jahr? Hat sich die New 52 so entwickelt, wie du es ja vielleicht erwartet hast? War Futures End die Offenbarung, für die wir sie gehalten haben? Haben wir Futures End für eine Offenbarung gehalten? Nein, aber ich weiß nicht, nein. Aber ich weiß es nicht. Ich wollte mal diese schwülstige Frage in den Raum stellen. Ich meine, ich wäre anfangs sehr skeptisch über Futures End gewesen und später hat mich die Serie so hat mir angefangen, Spaß zu machen. Ehrlich? Also je länger Futures End läuft, desto scheißer finde ich es. Tatsächlich. Also es ist ganz furchtbar, ich finde es schlimm. Jedes weitere Heft, ich bin also wirklich kurz davor zu sagen, so ja, komm. Also jedes weitere Heft ist also wirklich nichtssagender und nichtssagender. Ein paar Charaktere gefallen mir ganz gut. Ich mag 50 Sue sehr gerne. Ja, sie ist ganz cool. Die ist also ziemlich cool. Und auch dieses ganze Multiverse-Gelaber. Und eigentlich ab dem Punkt, als klar war, dass dieses ganze Futures End eigentlich auf Convergence hinausläuft, war für mich der Reiz tatsächlich weg. Hm. Also wirklich. Convergence hat mir Futures End kaputt gemacht. Und ich meine, es ist eine alternative Zukunft, wo ganz klar war, das wird am Ende gelöscht. Ja. Also man kann Futures End, kann ich grob gesagt einfach sagen, wirklich, es hat keinerlei Bedeutung für den weiteren Verlauf ich habe gerade einen Schlaganfall, glaube ich. hat, glaube ich, für den weiteren Verlauf des DC-Universums keine Auswirkung. Da bin ich tatsächlich recht beruhigt. Ist es auch. Ja, es ist ein Grund zur Beruhigung. Nett. Was ganz nett war wirklich so dieser, ja, so, dass man Terry McGinnis in die laufende Kontinuität mit eingeführt hat. Das ist so der einzige Pluspunkt. Nur selbst da kannst du sagen, da Futures End keine Auswirkung hat oder haben wird für die laufende Kontinuität, ist damit auch Terry McGinnis wieder raus. Ja. Schade drum. Aus und vorbei. Genau. Ja, tatsächlich finde ich, dieses Jahr wird erst zum Ende richtig schön, so jetzt mit der Ankündigung von ja, zu verhaspel mich gerade total. Ja, ja. Robin Rises geht in die heiße Phase. Batman Endgame finde ich auch ganz toll. Und okay. Superman Unchained geht jetzt auch ins Finale. Dann natürlich Multiversity. Ja, Superman Unchained ist ja im November zu Ende gegangen. Weil da hast du nämlich tatsächlich jetzt letzte Woche Let's Death rausgekommen. Ach so, ja. Also in Amerika. Das mag jetzt natürlich bei Panini jetzt nochmal wieder erscheinen. Ja, ich rede ja jetzt ganz allgemein so über das Ende des Jahres. Ja. Dann Batman Eternal wird auch eigentlich immer besser. Muss ich ganz ehrlich sagen, also was ich bisher davon gelesen habe, ich versuche da auch so aktuell wie möglich am Ball zu bleiben, Batman Eternal gefällt mir erstaunlich gut. Ja. Also das ist Wahnsinn. Also ich, als dann, Achtung Spoiler, wer es noch nicht gelesen hat, sollte mal weghören, als dann wirklich das Arkham Asylum in diesem Loch verschwand. Also ich habe mich lange von einem Batman-Comic nicht mehr so vor den Kopf gestoßen gefühlt. In einem positiven Sinne. Mhm. Tatsächlich. Ja, ja. Meine Stimme versagt gerade so ein bisschen. Ja, wir reden jetzt auch schon verdammt lange. Ja, ganzen Abend schon. Ein Highlight war dieses Jahr tatsächlich einiges, was bei Marvel rausgekommen ist. Ich habe dieses Jahr wahrscheinlich auch durch die Inspiration unserer Hörer, die gesagt haben, macht bitte mehr Marvel, habe ich mich tatsächlich dieses Jahr wesentlich verstärkter auf Marvel konzentriert und viel mehr Marvel gelesen als vorher. Habe auch viele alte Sachen im Vorbeigehen einfach mal mitgenommen und habe gesagt, so komm, ich lese jetzt nicht einfach nur, weil es mich interessiert und weil es ja eh da ist, nur noch DC, sondern versuche auch mal ein bisschen von dem mitzunehmen, was bei Marvel passiert. Und ja, Marvel hat, das haben viele Leute gesagt und ich habe es nicht wahrhaben wollen, Marvel hat die besseren Geschichten. Zumindest im Moment. Die New 52 regt mich, wo sie nur kann, gerade im Moment einfach nur noch auf. Was man einfach auch durch meine Reviews immer wieder sieht, Lobo ist absolut, ist ein absoluter Reinfall, muss ich ganz ehrlich sagen. Trotz der handwerklichen guten Arbeit an dem Heft. Infinity Man and the Forever People. Schlaganfall. Infinity Man and the Forever People bleibt, wie gesagt, hinter den Erwartungen zurück. Und auch Convergence lässt mich nicht unbedingt auf was Gutes hoffen, muss ich ganz ehrlich sagen, trotz. Ja, das war auch eine große Enttäuschung irgendwie, weil nach Forever Evil haben wir alle so auf den Reboot gehofft. Ja. Wir haben da schon sehr große Worte in den Mund genommen. Ja, das einzige wirklich Gute, was aus Forever Evil Forever Reboot. Aber ist es nicht wirklich so, Forever Reboot? Ist das nicht genau das, was DC in den letzten 10 Jahren eigentlich ganz gut, zwar seit der Infinite Crisis, zusammenfasst? Forever Reboot? Ja. Ist das nicht genau Marvel das? Marvel macht denen das jetzt nach. Ja, aber vielleicht auch for the good, for the better, weiß der Geier. Wir sehen. Also, wir sagen selber, der Laden, oder beziehungsweise du sagst, der Laden bei Marvel läuft im Moment besser als DC. Nein, und jetzt machen Marvel ein Konzept nach, das bei DC uns irgendwie auf den Sack geht. Und du sagst, das ist eine Veränderung für das Bessere? Marvel hat sich in den letzten. Wir gehen mal vom Stan Lee Ditko Kirbyverse aus, was in den 60er Jahren gestartet ist. Da haben sich jetzt über 50 Jahre Kontinuität angesammelt. Und Marvel hat die Prämisse gehabt, everything happened. Es gab viele Retcons, es gab viele Dinge, die ja nachträglich nochmal angepasst worden sind, weil nur so hältst du ein Comic-Universum am Leben, indem du Sachen, die bereits passiert sind, dann nochmal nachträglich änderst. Das heißt, bestimmte Charaktere wurden immer und immer und immer wieder geretconnt, natürlich. Aber da sind einfach wirklich über 50 Jahre Kontinuität, die auch eine Comic-Serie dann ein bisschen auf dem Buckel hat. Und was Marvel momentan versucht, in den letzten 1,5 Jahren, ist, Charaktere frisch zu halten, neu zu halten. Steve Rogers ist ein alter Opa. Sam Wilson ist jetzt der Falcon. Thor ist jetzt ein Mädchen. Sam Wilson ist jetzt Captain America. Entschuldigung, ja, Sam Wilson ist der Nachfolger zu Captain America. Sam Wilson ist der Falcon. Ja, irgendwie ist er auch schon noch der Falcon, weil er hat immer noch die Flügel. Ja, er hat auch seine Flügel. Das sind Dinge, die werden gemacht, um halt ein Comic-Universum auch noch frisch zu halten. Das Einzige, wodurch DC das hinkriegt, ist ein Stück weit durch immer wieder neue Reboot und dann aber trotzdem die alten, DC hat ja die letzten 3 Jahre nichts anderes gemacht, als das Universum wieder dahin zu bringen, wo es mal gewesen ist, indem sie alte Geschichten neu aufgewärmt haben. Ja. So. Aber Marvel hat einfach unheimlich viel Ballast am Arsch. Brother Eye. Brother Eye? Ja, ein Beispiel für die Sachen, die aufgewärmt haben. Ja, genau. Gut, dann Brother Eye in dem Fall bei DC. So. Und, Marvel versucht einfach jetzt das Angebot nochmal streamliniger zu machen. Ich glaube, das ist die Bottomline, die bei diesem gerüchteweise anstehenden Reboot. Mhm. Ich weiß ja nicht, ich gebe nochmal eben Produktionsgeheimnis aus. Diese Sendung ist vorproduziert. Wir sind Mitte November. Das heißt, wir wissen nicht, was jetzt bis Mitte Dezember noch passiert ist. Ob es noch andere Ankündigungen gab bei Marvel, ob es wirklich nicht vielleicht sogar schon raus ist, dass da ein Reboot erscheint oder nicht. Wir wissen es nicht. Zum aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme. Wir können es nicht sagen. Und das ist ja der Stand der Dinge, in dem wir uns momentan befinden. Nur mit all den Charakteren, die immer wieder geändert wurden, immer wieder zurück, ja, wo es immer wieder ein Retcon gab. Ich gebe mal ein Beispiel. Ben Grimm und Reed Richards kennen sich im Originalen aus dem Zweiten Weltkrieg. Die haben gemeinsam im Zweiten Weltkrieg gedient. Mhm. Auf amerikanischer Seite. Im Laufe der Jahre musste das natürlich immer wieder angepasst werden. Dann war es mal Vietnam, dann war es Afghanistan und so weiter und so fort. Und um einfach dann wieder einen Startpunkt zu haben, an dem du neu ansetzen kannst, ist vielleicht ein Reboot oder zumindest ist ein Punkt, wo du sagst, okay, alles, was bisher passiert ist, vielleicht ist es ja all new Marvel 52. Wer weiß das denn? Hm. Na? Nur dieser Soft-Reboot, der eben mit Marvel Now passiert ist, der hat auch keinem geholfen. Es wurde ja nicht leichter zu verstehen, sondern all das, was vorher passiert war, hatte ja trotzdem Bestand. Und nur weil jetzt die Avengers nicht mehr von Brian Michael Bendis geschrieben worden sind, sondern dann eben von Jonathan Hickman oder wer auch immer dann da hinterher maßgeblich dann beteiligt war, ich weiß gar nicht, hat Jonathan Hickman beides gemacht? New Avengers und Avengers? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich meine schon. Ne? Und Brian Michael Bendis hat dann eben die X-Men geschrieben. Witzigerweise genau der Punkt, wo ich von den Avengers-Comics komplett auf die X-Men zurückgegangen bin. Ich habe eine Zeit lang so ein bisschen beides gelesen. Dann bei Panini so ein bisschen Avengers, so ein bisschen X-Men. Und ich habe damals noch Avengers Assemble gelesen. Und genau an dem Punkt, wo Brian Michael Bendis von den Avengers runtergegangen ist und den Platz gemacht hat für Kelly Sue DeConnick, habe ich aufgehört, Avengers Assemble zu lesen. Hm. Und habe dann angefangen, All New X-Men zu lesen. Hm. Und ich habe es bis heute nicht bereut. Ich ertrage auch Kelly Sue DeConnick nicht, davon mal abgesehen. Das ist, glaube ich, die Frau von Jonathan Hickman, ne? Ich glaube ja. Und das war also da, die Kreativteams umzusetzen. Ich glaube, Matt Fraction hat damals FF dann geschrieben, zumindest kurzzeitig. James Robinson, inzwischen ja die Fantastic Four. Das sind also dann auch zu sagen, so, wir würfeln mal einfach 2 Jahre lang die Kreativteams durch und gucken, was am besten funktioniert. Das haben sie jetzt gemacht. So, und haben gesagt, so, ja, okay, wir haben unsere Charaktere jetzt auch an Orte geschrieben, wo man sie vor 3 Jahren sich nicht hätte vorstellen können. Das Experiment ist erfolgreich geglückt, ne? Operation erfolgreich, Patient tot. Man hat also wirklich gesagt, so, das haben wir jetzt gemacht, been there, did that, und jetzt versuchen wir das Nächste. Ich glaube nicht, dass ein Reboot bei Marvel eine schlechte Idee wäre, weil man dann damit eine Welt schafft, wo die Comics und die Filme vielleicht ein bisschen enger miteinander zu tun haben. Das hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, ja, dass Disney ja Kontrolle über die Figuren behalten möchte. Und das schaffen sie wirklich nur dann, ja, weiß ich nicht, wenn man das Ganze ein bisschen näher zueinander bringt. Mhm. Ob das funktioniert oder nicht, muss sich zeigen. Und im Zweifelsfall machen sie den gleichen Fehler wie damals bei Heroes Reborn. Und das war ein wahnsinniger Fehler. Ja. Ne? Das sieht man ja allein an den Rob Liefeld-Heften mit Captain America, die eine grobe Frechheit sind. Ne? Allein, wo der Kopf einen halben Meter zu weit auf der linken Schulter sitzt und je noch mehr Schulter ist, ist es furchtbar. Und auch Rob Liefelds Avengers aus dem Jahr. Ich habe bei Comixology in dieser Marvel First Aktion eben auch das erste Avengers-Heft von Rob Liefeld auf meinem Tablet. Und das ist nicht schön. Das möchte man nicht lesen. Das ist schlimm. Und das war ein großer Fehler. Aber aus dem Fehler haben sie gelernt, Rob Liefeld kriegt keinen Job mehr. Er wird nicht mehr beschäftigt. Vielleicht bei seinen eigenen Image-Geschichten lässt man ihn vielleicht nochmal so ein bisschen gewähren. Aber so bei Marvel und DC hat man ihn jetzt klar auch aufgrund seines Sabbaticals jetzt einfach auch lange nicht mehr gesehen, dass er jetzt bei der X-Force ein bisschen weiter im Boot ist, dass er bei, ich glaube, Morning Glories oder Glories, das ist, glaube ich, noch ein Comic von ihm, was verfilmt wird aktuell, und eben Deadpool, dass er da ein bisschen weiter involviert ist. Und vielleicht hält man ihn auch mit aller Kraft von den Comics fern, dass man sagt, so, ja, Rob Liefeld, mach doch deine Filme, ist doch alles super, dann mach doch einfach gar nichts. Nein, wir machen das schon, wir machen die X-Force hier gerade. Ne, passt schon. Vielleicht ist es auch Absicht. Ich glaube, dass ein Reboot bei Marvel gut funktioniert, weil man hat interessante Figuren und interessante Welten. Und da DC ja in den letzten 10 Jahren eh nichts anderes gemacht hat, als immer wieder zu rebooten, ab der Infinite Crisis. Infinite Crisis war ein Reboot. Die Final Crisis war ein Reboot. Blackest Night war auch ein Reboot. Da sind viele Charaktere zurückgekommen, die eigentlich tot waren. Dann Brightest Day war eigentlich, obwohl es fast bis an Flashpoint dran ging, ja insgesamt auch nochmal ein Reboot. Weil da Charaktere zurückgeholt wurden, wie John Constantine, wie Swamp Thing. Die wurden ja am Ende von Brightest Day kurz vor Flashpoint ins DC-Universum zurückgeholt. Hm. Und dann kam Flashpoint und hat alles auf den Kopf gestellt mit der New 52 am Ende. Auch die Tatsache, dass man jetzt nach Convergence eigentlich eine Crisis oder ein Reboot erwartet hat, ist einfach deswegen, weil DC nichts anderes kann, als immer wieder von vorne anzufangen und immer wieder die Geschichten neu zu erzählen. Und tja, Marvel kann das tatsächlich besser, und das ist eine Tatsache, die habe ich in 2014 gelernt. Marvel hat nicht nur die cooleren Superhelden, und ich meine, mal ganz ehrlich, wenn die es hinkriegen, dass Dr. Octopus im Körper von Peter Parker ein besserer Spider-Man ist. Ein Superior Spider-Man, um das mal zu sagen. Okay. Und das wird eine interessante Geschichte. Superior Spider-Man könnte einer der Comics sein, die ähnlich wie Grant Morrisons X-Men Run noch in 10 Jahren wirklich Wichtigkeit haben. Ne? Mhm. Und das hat Marvel geschafft. Erfolgreich. Natürlich war klar, sie gehen wieder zurück zum Status Quo. Ja, da hat auch niemand dran gezweifelt. Niemand hat gesagt, wir haben jetzt die nächsten 10 Jahre Superior Spider-Man. Er hat jetzt in Spider-Verse noch eine Rolle, ne, aber das, weil es auch einer dieser unendlichen Spider-Mans ist. So, aber insgesamt ist das ein Charakter, der gut funktioniert hat. Ne? Ich will mal so sagen, alle Leute schreien nach Stephanie Brown als Batgirl. Kommt nichts. Barbara Gordon wollen die Leute nicht mehr haben. Barbara Gordon war eine super Oracle. Man hatte sich an den Charakter im Rollstuhl gewöhnt. Und auch zu Recht. und Stephanie Brown, das war ja wirklich auch kurz bis nach Flashpoint, ne? Das war relativ nah an Flashpoint. Batgirl, oder? Ja. Und ich glaube noch, in Batman Inc. war sie noch Batgirl und dann war Batman Inc. ja irgendwann dieser Break. Genau. Und dann gab sie nur 52 und plötzlich war es wieder Barbara Gordon. So, ich habe wenig Batman in meinem Leben verhältnismäßig. Ich habe viel mehr anderes Zeug gelesen als Batman. Aber was ich habe das halt Gott sei Dank durch dich gekriegt, Batgirl mit Stephanie Brown. Das ist geil! Ja. Das war super! Das war ein toller Charakter, das war großartig geschrieben, das war ein nachvollziehbarer weiblicher Charakter. Und dann geht man diesen Schritt zurück und sagt, oh, Barbara Gordon, oh, Barry Allen. Ne? Und dann so lange zu warten und dann ist Wally West sogar noch schwarz. Mm. Oder zumindest nicht dunkelhäutig. Und irgendwie ein jugendlicher Straftäter. Ja. Das ist. Naja. Naja, das einzige interessante neue, was DC noch so hatte in der New 52 war Lex Luthor in der Justice League. Oder jetzt aktuell. Lese ich tatsächlich mittlerweile recht gerne. War nicht mehr so auf dieser. Ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, aber alleine so diese Verbindung zu Old Man. Wo ganz klar ist, Lex Luthor hat einen Plan. Er ist doch dieser Bösewicht. Ja, natürlich. Ne? Und das haben wir auch gesagt, als wir über Forever Evil gesprochen haben und Lex Luthor in der Justice League. Natürlich hat er einen Plan. Natürlich ist da irgendwo eine perfide Machenschaft drin. Das ist Lex Luthor. Ohne kann der nicht. Das heißt, da wird eine Änderung vollzogen. Ähnlich wie bei Superior Spider-Man. Du hast einen Villain in der Rolle des Helden. Aber wo ganz klar war, dass Dr. Octo Spider-Puss da irgendwo ein Stück weit immer noch ein Held war. Mhm. Er hat ja Sachen verbessert, auch das Bild, auch die Art, wie Spider-Man arbeitet mit dieser Armee im Hintergrund und alles. Das alles nochmal wieder zu verbessern und anders anzulegen. Wo du weißt, dass dieser Status Quo Lex Luthor als Held genau 2 Sekunden anhält und dann kriegt er im nächsten Heft wieder von Superman aus das Maul. Das war uns von vornherein klar. Und Dr. Octopus hat diese Heldenrolle von Anfang bis Ende durchgehalten und hat sich dann, Achtung Spoiler, am Ende sogar noch fürs Gute geopfert. Na? Das wusste ich noch gar nicht, was aus ihm geworden ist dann. Ja, das erfährt man dann, wenn man plötzlich anfängt, Deutsch und Englisch parallel zu lesen, wie ich es momentan mache, weil ich will Spider-Verse lesen! Ja, ja. Wir beenden das Jahr mit einem optimistischen Blick Richtung Marvel. Mit einem vorsichtig pessimistischen bis Richtung DC's No 52 und Convergence. Ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen. Ja, würde ich sagen. Und ich hab tatsächlich neulich zu Ilona gesagt, DC geht mir so dermaßen auf die Nerven im Moment, dass ich wirklich hingehe und warte, bis Lobo eingestellt wird. Das kann nicht mal allzu lange dauern, bis Infinity Man and the Forever People so viel an Signifikanz verloren hat, dass es keinen Sinn mehr macht. Und dann wirklich mir das Geld spare für meine DC-Hefte und anfange intensiv Marvel zu lesen. Also noch intensiver und tatsächlich auch mehr in Print zu lesen. Weil momentan beschränkt sich alles, was ich an Marvel lese, auf Einzelkäufe, digital, Story-Zusammenfassungen bei Comic Book bei Comic Vine, wo ich dann wirklich in die Story-Zusammenfassung gehe und gucke, was da passiert ist in den Heften und teilweise sogar Spoiler mir angucke oder tatsächlich parallel deutsche Spider-Man lese und auch West Spider-Man klicke und ich weiß nicht, die fünf SpongeBob-Hefte haben mir gezeigt, dass auch andere Mütter schöne Töchter haben. Ne? Und naja, die alten Comics hören nicht auf zu existieren und man kann einfach dann auch nochmal in den Backkatalog gehen und gucken, was gab es vor der New 52. Ich habe neulich habe ich eines der besten Comics gelesen, was es überhaupt gibt. Ne? Amazon's Attack. Oh nein, hör auf. So, wir beenden die Sendung, weil es ist spät. Es ist richtig spät. Das Jahr ist. Ich habe nichts zu Abend gegessen. Hättest du was gesagt? Ich hätte ja Butterbütterchen machen können. Ja, jetzt bei mir ein Bütterchen zu Hause. Ja, Geheimtipp: Ich habe auch nichts zu Abend gegessen. Stimmt. So, und dementsprechend. Sobald du gleich hier raus bist, mache ich mir ein Bütterkind alleine. Ja. Großen Haufen Bütterkind. Ja, wir entlassen euch dann in die Weihnachtsfeiertage. Wir hören uns an Weihnachten wieder, denn irgendwann um Weihnachten herum erscheint dann unsere Weihnachtsfolge. Wir bedanken uns. Jo. Ich glaube, das wird auch mal Zeit, dass wir uns bei unseren Hörern bedanken. Ja, ich auch. Herzlich. Wofür denn? Für die Treue, fürs Zuhören, danke für ein tolles Jahr 2014 an unsere Feedback-Schreiber, an die Leute, die uns auch offen kritisiert haben. Brainstorm nochmal, es tut mir so leid. das war auch eine schöne Aktion dieses Jahr. Was war dein Highlight Nerd 2014? Vielleicht das nochmal. Mein Highlight. Ja, wir haben ja einiges gemacht, ne? Ja, ja. Am besten gefallen hat mir. Sag du mal, es ist. Mein Highlight dieses Jahr war Herz der Würfel. Das war also wirklich ein Projekt, was wir hier angestoßen haben im Zuge von Nerd, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Ich kann ja mal so ein kleines Geheimnis, ich mache das gerne, von Nerd preisgeben. Eine große Inspiration für Nerd war Major Spoilers. Hm. Und Major Spoilers hat neben dem natürlich Flaggschiff-Podcast Major Spoilers selber mit Critical Hit einen der beliebtesten amerikanischen Dungeons and Dragons Podcasts, die es so weitläufig gibt. Der wird international gehört, auch wie Major Spoilers auch von deutschen Hörern. Und ich habe mich natürlich bei allem, was wir hier bei Nerd machen, ein Stück weit auch bei Major Spoilers orientiert. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir ebenso wie Major Spoilers jemals einen Rollenspiel-Podcast an den Start bringen können. Das ist natürlich bei weitem nie so regelmäßig passiert, wie es bei Major Spoilers der Fall ist. Die haben eine wöchentliche Critical-Hit-Sendung, wo die sich also wirklich intensiv zusammensetzen und Dungeons and Dragons spielen. Aber was wir geschafft haben, war, dass ich angefangen bin mit dem Rollenspiel. Mhm. Ich habe das jahrelang gewollt und durch Herz der Würfel wurde das plötzlich möglich. Und das ist auch ein Projekt, da haben wir beide schon drüber geredet, was auch im nächsten Jahr fortgeführt werden soll. Auf jeden Fall. Und vielleicht sogar ein bisschen regelmäßiger oder zumindest mit einem regelmäßigeren Output. Ich meine, wir haben aus zwei Abenden DSA auch 4 Folgen Herz der Würfel produziert. Nur das ist dann auch eine Sache, die wird dann im Kreativmonat Januar dann nochmal genau entschieden. Ich glaube, spontan würde ich sagen, mein Highlight für dieses Jahr war das Review von Valhalla. Ja, lustig ist, das ist genau in dieser Sendung versendet worden. Ja, da kannst du mich für angucken, Valhalla wird genau in dieser Sendung versendet. Genau, stimmt. Hast du was anderes? Ich kann dir eigentlich trotzdem darüber sprechen, oder? Kannst du machen, aber ich meine, das ist nur ein 10-Minuten-Beitrag und den irgendwie als maßgeblichen Beitrag 2014 zu nennen, finde ich ein bisschen schief. Sag doch mal gratis Comic-Tag-Tour Köln. Nein, möchtest du nicht. Fand's nicht gut. Okay. Muss doch irgendwas geben. Wieso fällt mir nichts ein? Wir haben 12 Monate Spaß gehabt. Da fällt dir nicht ein, was irgendwie dein Highlight. Nee, es war irgendwie konstant Spaß und konstant Spaß. Nerd ist. Das kann man sich auf T-Shirts drucken. Nerd ist konstant Spaß. Nicht? Irgendwie ein besonderes Review, irgendwie was besonders Spaß gemacht hat. Hat mir noch was eingefallen. Sondersendungen oder irgendwas. Wir haben so viele Sondersendungen produziert. Was mir noch super gefallen hat, war Guardians of the Galaxy. Der Film. Ja, der Film, als wir den zusammen geguckt haben, wo man wirklich gesehen hat, wie diese Zukunft dieses Marvel-Film-Universums Ich meinte eigentlich jetzt ein Highlight, das Projekt betreffen und nicht einen einzelnen Beitrag oder irgendwie so. Du suchst dir gerade irgendwie ein einzelnes Thema aus. Das hatten wir eigentlich gerade. Ich weiß es nicht. Wir haben Sondersendungen gemacht zu My Little Pony. Wir haben Sondersendungen gemacht zum DC-Film-Universum. Wir hatten Schwerpunktsendungen, das Franzosen-Special. Mhm. Weiß ich nicht, also ich könnt mir einfach vorstellen, dieses Franzosen-Special war ja eine Sache, die haben wir auf eine ganz neue Art auch produziert, die Sendung. Aber die wird ja noch ausgestrahlt. Die macht ja nichts. Ja. Eines meiner Highlights dieses Jahres war tatsächlich das Franzosen-Special, wo wir uns diese ganzen alten französischen Comics und Filme angesehen haben, die Sachen von Möbius und so. Das war halt extrem interessant. Davon wusste ich auch zuvor noch überhaupt nichts. Mhm. Und doch das alles zu entdecken und dann später zu reviewen, war schon ziemlich toll. Und das ist eine Sendung, auf die könnt ihr euch im Januar freuen. Das ist eine fast zweistündige Sendung, wo man also wirklich sieht, wie Max einen Erstkontakt mit was sehr Klassischem hat. Und ich glaube, das hat dir nochmal eine ganz neue Welt eröffnet damals, ne? Ja, das kann man wohl so sagen. Und das ist, wie gesagt, ein Podcast, den wir wirklich ewig lange produziert haben. Der ist jetzt auch schon seit ein paar Monaten fertig. Und wir haben ihn wirklich für einen Punkt aufgehoben zur Veröffentlichung, wo klar ist, so, wir haben im Januar tatsächlich keine Zeit zu produzieren, weil wir das Projekt komplett ja, auf links drehen werden und gucken werden, was hat in den ersten ja, grob anderthalb Jahren gut geklappt und nicht so gut geklappt, auch intern. Ich will nicht zu viel ins Detail gehen. Es war intern nicht immer leicht. Nee. Es war intern oft eine Zerreißprobe für beide von uns durchaus und auch für Unterstützer oder Leute, die uns geholfen haben. Jemand, bei dem wir uns auch bedanken müssen, ist Tobias, der heute nicht dabei sein kann. Jakob müssen wir Danke sagen, der gelegentlich mal dabei gewesen ist. Dustin, dem alten Haudegen, zu dem wir ja momentan nicht so viel Kontakt haben. Ja, was ein bisschen schade ist. Ich spreche noch ein bisschen mit Facebook auf dem. Ja, er mal online ist. Ja, ich rede mit dem nicht mehr. So. Oh. Na, schmutzige Wäsche waschen im Podcast! Das ist nicht gut, das geht ja auch niemand was an, aber da gab's. Wie gesagt, intern war es auch nicht immer leicht. Naja, aber mir hat es bis zuletzt Spaß gemacht, Max. Danke, Max. Ja, auch danke an dir. Doch, das alles ist aber nett. Das ist aber nett von dir. Hat auch Spaß gemacht. Danke an alle, die uns finanziell unterstützt haben. Ich lese mal eben die Namen vor. Oh. So. Und das waren die Namen. Das waren die Leute, Namen, die uns finanziell unterstützt haben. Und auch danke an Leute, die uns Sachen von unserem Wunschzettel gekauft haben. So viele? Ja. Also der Ketten hätten inzwischen mal gekriegt, nee, ne? Nee. Das wäre ich schon längst mal wieder lappen gegangen oder so. Gott. Ja, danke an. Und ein Kettenhemd! Und ein Schwert und ein Wikingerhelm. Danke an alle, die uns mit Feedback unterstützt haben. Da sind ja auch so Leute wie Virtual Native und Felix natürlich gern gehörte Hörer, gern geschriebene Hörer, gern gehörte Schreiber, gern geschriebene Schreiber, gern. Ich habe einen Schlaganfall. Genau, es ist spät. Ich bin schon zu Hause. Ich muss nicht alle mit dem Fahrrad nach Hause. Ja. Hast du Licht am Fahrrad? Mhm, ja, es funktioniert nicht so gut, so wie diese eine Folge bei den Simpsons, wo Bart Simpson morgens um ich glaube, 4 Uhr zur Schule muss, weil er Strafarbeit aufkriegt und dann den Dynamo am Fahrrad aufmacht und so. Ich habe den Dynamo-Fahrrad. Den Dynamo, das ist ein Schlaganfall. So, es reicht jetzt. Wir beenden das Jahr 2014. Freuen uns auf ein hoffentlich produktives Jahr 2015. Freuen uns auf viele neue Comics, viel neuen Input. Chaos ist unterhaltsam. Auf Wiedersehen. Ja. Ciao. Er landet dann irgendwann in Las Vegas. Laut! Er landet dann irgendwo in Plastic Las Man!